Moin Moin und hallo zur zweiten E3 2012 Podcast Roundup Multimega Session mit mir. Ich bin der Gregor. Warum denn einen Tag zu spät? Was heißt hier einen Tag zu spät? Das war schon immer so geplant. Ich habe schon böse Kommentare gelesen. Warum wir es denn nicht mal zu einem Groß-Event wie der E3 hinkriegen, unser Wort zu halten und Sachen hier termingerecht abzuliefern, Gregor? Das sage ich aber jetzt auch mal. Machen wir jetzt zwei Casts heute? Nee. Das liegt alles in der Hand des Podcast-Großmeisters. Ich hatte eigentlich vor, wir nehmen diesen Cast auf und dann teile ich ihn in 15 gleich große Stücke dann auf. Und 15 mal 30 Minuten. Genau, und der wird dann wöchentlich innerhalb des nächsten Dreivierteljahres dann... Sehr gut. Ausgestrahlt. Nein, der Grund, warum wir gestern tatsächlich nicht gecastet haben, ist, wir hatten gestern nochmal einen längeren Dreh zur kommenden Game One TV-Folge. Ein verdammt langen Dreh. Ein sehr, sehr langen Dreh, zu der wir uns auch sehr, sehr ausführlich in Richtung E3 ausgelassen haben. Und ich glaube, wenn wir uns gestern Nacht um 10 Uhr abends oder sowas nochmal hingesetzt hätten und über die E3 gequatscht hätten, dann hätte es ungefähr so geklungen die ganze Zeit. Ja. Und viermal Trant, glaube ich, ist auf Dauer nicht auszuhalten. Also ich finde, man kann gar nicht genug Trant haben. Und ich finde, man kann nicht genug E3 haben. Viermal Trant wäre total geil. Was ist das auch für eine Formel dann? E3 mal Trant gleich Profit. E3 gleich viermal Trant gleich... Fragezeichen plus Profit. Nee, das ist Phase 1, E3. Phase 2, Trant. Phase 3, Fragezeichen. Profit. Na gut. Sehr gut. Wie ihr gemerkt habt, hier noch dabei der werte liebe Wolf und Johann Sebastian Bach. Ja, unter den Videospielredakteuren. Unter den Videospielredakteuren. Schon gar nicht. Ich bin Thomas Gottschalk und brauche jetzt dringend eine neue Medienheimat. Ach so. Ja, stimmt, aber du hast ja auch gestern ganz gut deine Show beendet mit, sie werden schon sehen, was sie davon haben. Ja. War das tatsächlich der letzte Satz? Der letzte Satz war... Weiß ich nicht, ich guck den Scheiß noch nicht. Es war wirklich ein Satz wie, hey, irgendwie so was Besseres wird's, oder sie werden mich schon vermissen auf diesem Kanal. Irgendwie so in etwa. Das ist ein bisschen so wie so ein Superbösewicht. Nächstes Mal werde ich euch kriegen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Genau, wenn es das Letzte. Und wenn ihr Glück habt, seht ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe. Ja. Oder ein paar Videospiele. Schlüpfer? Schlüpfer sowieso. Da sind wir wieder bei den Unterhosenwichteln. Ein paar Stumpfen vielleicht. Cool. Wir haben beim letzten E3-Podcast primär gequatscht über, was war es nochmal, EA, Ubisoft und da war noch was Microsoft. Noch? Microsoft. Microsoft haben wir Microsoft. Gesprochen. Ja. Und der ist schon so lange her, dieser Cast. Es ist zwei Ewigkeiten. Ich müsste ihn eigentlich jetzt parallel nochmal hören, um zu sehen, über was wir überhaupt gequatscht haben. Ja, echt ohne Scheiß. Ja. Oder nicht. Was an großen Themen und großen Pressekonferenzen noch übrig geblieben war, aber kann man auch sagen, save the best for last, Sony und Nintendo. Naja. Und ich würde sagen, lass uns, bevor wir zum großen Knaller zu Nintendo hingehen, erstmal über Sony reden. Die hatten ja auch ein bisschen dort zu präsentieren gehabt. Die Konferenz kam ja relativ zeitnah, 3 Uhr morgens Ortszeit. Chris hat, glaube ich, auch noch live geblockt. Ja, live geblockt. Das war 3 Uhr morgens und kurz davor, um 1 Uhr, ist mein Internet ausgefallen. Und ich habe bei der Telekom angerufen, hat natürlich keine Ahnung, habe eine Beschwerde mehr geschrieben, bei Twitter geguckt, ob wer denn noch alles kein Internet hat. Und tatsächlich haben sie an diesem Tag Entstörungsarbeiten gehabt von 1 bis 6. Und dann dachte ich so, ey, okay, von 1 bis 6, scheiße, hoffentlich ist es um 3 trotzdem irgendwie möglich. Und dann 10 vor 3 war mein Netz wieder da. Mein ganze Internetanlage habe ich so abgebaut und angebaut und jetzt habe ich auch ein Loch in der Wand gerade, weil ich nicht wieder geschafft habe, diesen Telefonanschluss einzustecken. Das Loch in der Wand wird bis zum nächsten Umzug auf jeden Fall weiter bestehen, ja, wahrscheinlich. Ja, ist aber wahrscheinlich. Aber jetzt, wo du mal das Unterfangen dann gemacht hast, bis gefühlt 5, 6 Uhr morgens dann wach zu bleiben, um alles live zu bloggen, ja, hat sich's gelohnt? Hat sich's gelohnt für dich? Ja. Ein zögerliches Jahr. Also es hat sich schon gelohnt, dahingehend, dass sie halt mit The Last of Us, wo wir auch noch zum Sprechen kommen, so mein Spiel der Messe irgendwie vorgestellt haben, etwas genauer, etwas mehr Gameplay gezeigt haben, oder überhaupt Gameplay. Und die Konferenz selbst war jetzt ähnlich wie Nintendo und Microsoft und auch Ubisoft, obwohl es da halt heißt, dass sie eigentlich die Gewinner der Messe sind. Nicht das Gelbe vom Ei. Ja, Konferenzen an sich sind mittlerweile aber auch sehr austauschbar. Genau, ja, also ich fand es dort sehr schlimm, dass man gemerkt hat, wie geschauspielert alles ist. Also wenn dann der Chef von Ubisoft noch auf die Bühne kommt und dann so, oh, was hast du uns mitgebracht? Das erinnert mich immer eher an so ein Verkaufssendung. Oh, das finde ich ganz, ganz schlimm. Tatsächlich, nachdem ich habe es direkt am Morgen dann geschaut, die Konferenz, weil ich während der Ubisoft-Konferenz weggeratzt bin, die fand ich tatsächlich Da fand ich es fremdschämig teilweise. Ne? Die hatten ja die Moderatorin dann dazu geholt. War ja, das eine Schauspielerin? Die kam mir irgendwie bekannt vor, sie, auf jeden sie Fall. Sie kannte ich tatsächlich nicht. Sie ist die Stimme von Anchor, irgendwas habe ich gehört. Aber den Typ fand ich ganz, ganz schlimm. Der das war ist ja echt. YouTube, ist ein YouTube-Kleindarsteller quasi. Das Beste, dass sie den auch vorgestellt haben, als ob man den auch kennen sollte, das ist Klaus Peter, auch bekannt als Powerstorm oder keine Ahnung, was naja. Sein Handle dort gewesen ist. Und so eine recht wirklich. Schlimm gescriptete Doppelmoderation, wo die Moderatorin auch dann nicht mehr weiter wusste, als irgendwelche Sexwitzchen rauszuhauen zwischendurch mal. Das fand ich auch nicht ganz so gut, aber man merkt, wenn es irgendwie mit den Inhalten nicht ganz klappt, dann hilft ein tiefer Ausschnitt. Ja. Ab und zu über alles hinweg. In Richtung Sony aber hin, ob egal ob der geschauspielerten und auswendig gelernten Buzzwords, mit denen sie dann rumgehauen haben, alles ist immersive, alles ist extreme und so weiter und so ein fort. Ein guter Gag war aber tatsächlich dabei. Und zwar sollte er den Puppet Master spielen. Nee, Quatsch, das war Nintendo, oder? Ah, verdammt, okay, mein Fehler. Okay, also der Gag war ein einziger guter Gag. Aber, also. Aber merkst du, wie ersetzbar das alles ist? Du weißt schon gar nicht mehr so, ach ja, war das jetzt da, war das da? Ist auch eine Aussage in Richtung Nintendo, dass du irgendwas Positives nicht automatisch mit Nintendo assoziieren willst. In diesem Kontext. Ja. Losgegangen ist auf jeden Fall anders als bei Microsoft mit einem Titel, der tatsächlich jetzt eine Überraschung gewesen ist. Es war zwar für die ganzen, die am Internet gesessen hat und progressiv immer dann F5 gedrückt haben, waren zwar schon ein paar Bilder vorab geleakt, aber das neue Spiel von progressiv? Wie kommt das unter jetzt rein? Naja, das klingt so ultra smart. Ja, eben. Ne? Ja. Und es gibt ja Oldschool F5 drücken und es gibt dann auch die progressiven Leute, die dann den Browser refreshen dann immer. Das ist schon ziemlich reziprok. Du weißt es doch, man macht sich klüger. Das neue Spiel von Quantic Dreams. Genau, das neue Spiel von Quantic Dreams. Apropos klüger machen, als man ist. David Cage ist auf die Bühne dort gekommen und vor einigen Monaten ist es ja mittlerweile schon her, wurde der Tech-Demo, der Tech-Trailer zu Kara gezeigt. Das potenziell neue Spiel von Quantic Dreams. Und rausgekommen ist aber ein bisschen was anderes mit Beyond Two Souls. Ja. Weil das irgendwie immer alle sagen, also ich fand, das war relativ klar, dass diese Tech-Demo Kara, dass es nichts mit dem fertigen Spiel zu tun haben wird. Also, wenn wir uns erinnern. War es dir klar? Ja, schon. Ehrlich gesagt schon. Also, ich sah das jetzt wirklich mehr so als Demonstration der Grafikfähigkeiten und wie sie schaffen, auch Emotionen über so virtuelle Gesichter zu transportieren. Aber ich habe da jetzt ehrlich gesagt keine wirkliche Spielidee dahinter gesehen. Also, für mich war das wirklich eine reine Technik-Demo, die mal ein bisschen gezeigt hat, was sie so drauf haben, aber mehr auch nicht. Deswegen bin ich jetzt nicht enttäuscht, dass das nächste Spiel von denen eben nicht Kara wird. Und wenn wir uns mal dran erinnern, Heavy Rain hat sich natürlich technisch schon an der ersten Demo dazu orientiert. Das war ja dieses Interview von dieser Schauspielerin, die quasi in die Kamera gesprochen hat. Hatte aber jetzt eigentlich auch mit dieser ersten Tech-Demo am Ende nichts zu tun, sondern es hat schon mal so ein bisschen den Stil angedeutet. Aber es war jetzt kein Charakter aus dem Spiel. Okay. Du hast irgendwie noch keine Plot-Points präsentiert bekommen. Das war jetzt mehr so, damit sie zeigen wollten, wie bei dieser Final Fantasy-Demo, ob das nächste Final Fantasy genau so aussehen wird und genau mit den Charakteren und ob das da Bezug drauf nimmt auf das, was wir jetzt gestern da gesehen haben, das wird man sehen und also deswegen bin ich jetzt bei Beyond eigentlich nicht enttäuscht, dass es nicht Kara geworden ist. Ich will enttäuscht hier auch nicht als Wort rumwerfen. Das ist natürlich bei der letzten Tech-Demo zu Heavy Rain damals hat man sich bewusst auch mit Plot-Details zurückgehalten, weil es ja dann auch als Casting präsentiert wurde und du hast ja genau, die Schauspielerin. Genau, Casting, das war's, was genau, und die Schauspielerin ist dort ja auch in Heavy Rain dann aufgetaucht in einer Rolle als die Die Nutte, die ihr Kind verloren hat und dann mit dem Detektiv dann unterwegs ist die meiste Zeit. Also könnte man das schon interpretieren. Jetzt dadurch, dass sich Quantic Dreams für meine Gefühle bei dem Kara-Trailer ein bisschen auf einige Plotpunkte dann auch dort fixiert hat und ein paar Sachen gezeigt, habe ich schon, weil mir diese Plotpunkte durchaus sehr interessant schienen, gehofft, dass es in die Richtung gehen wird, das Spiel. Und als dann erklärt wurde, worum es in Beyond zu Souls geht, da kannst du gerne gleich weiter dazu was erzählen, Chris, habe ich doch schon ein bisschen. Ja, damit. Wie Chris jetzt auf einmal entsetzt die Augen aufreißt und so. Ich weiß doch auch nichts, was du machst. Nein, du bist doch hier Super-Experte für alles. Nein, natürlich weiß ich ein bisschen was, weil ich ja von der Konferenz geblockt habe, aber. Du hast es ja mitentwickelt, Chris. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Ich hätte jetzt von dir zwei Sätze drüber erwartet, um was es geht und was sie bisher gesagt haben. Eigentlich. Also mehr ging es mir nicht darum. Ich wollte jetzt keine Behind-the-Scenes-Entwicklungstagebuch. Worum geht es in Beyond Two Souls? Chris, in Beyond Two Souls geht es um eine junge Frau, die wohl durch einen Autounfall, zumindest wird es angedeutet in dem Trailer, am Straßenrand liegt und ein Polizist sie aufgabelt. Dann bringt er sie in in sein Büro. Mhm. Ja, sie sitzt auf einem Stuhl, er redet mit ihr. Sie antwortet allerdings nicht. Man merkt, das hat mich an die Akte Jane erinnert übrigens, mit der, aber einfach nur, weil sie eine Glatze, die Glatze hatte, natürlich. Die Jungfrau hat eine Glatze, sieht aus wie Ellen Page. Zufälle gibt's, ja, ist ja Ellen Page quasi. Ist sogar Ellen Page. Nicht die einzige bei der Sony-Konferenz, die ausschaut wie Ellen Page. Aber auf jeden Fall, sie sieht aus wie Ellen Page und redet nicht mit ihm. Er bietet ihr einen Kaffee an, bietet ihr Donuts an, was Polizisten immer so tun. Dann merkt ich hätte jetzt auch gerne Donuts. Dann merkt er, oh, sie hat eine Narbe am Hinterkopf. Woher kommt diese Narbe? Er will die Narbe berühren. Und plötzlich fliegt ein Kaffeebecher durch den Raum. Was ist da los? Ja? Stimmen kommen aus dem Off. Ganz leise. Ja, man merkt, okay, mit der Frau ist irgendetwas nicht in Ordnung. Was kann da los sein? Und plötzlich, der Polizist lässt sie alleine. Er geht aus dem Raum. Dann passiert Folgendes. Ein Schaudern. Das hat echt was von dramatischer Lesung gerade jetzt genau, hier. Genau, ein Schaudern überkommt den Polizisten und irgendwo bellt ein Hund. Und dann auf einmal kommt ein SWAT-Team. Das SWAT-Team positioniert sich im Raum, ja, tut so, als wenn es mega unauffällig wäre, das SWAT-Team. Das ist meine Lieblingsstelle im Trailer, wo sie so tun, so, psch, leise sein. Nicht, dass sie merkt, dass wir da sind. Das gerade 8 schwer bewaffnete Typen reinstürmen. Genau. Überraschungskuchen wahrscheinlich genau. Mitgebracht. Und auf jeden Fall positionieren sie sich an dem Büro. Der Polizist wird aufgefordert, die Tür zu öffnen, ja, um zu gucken, ob die Frau sich noch in diesem Raum befindet, was denn da los sei. Der Ober-SWAT-Mann sagt zum Polizisten, psst, ist sie darin? Der Polizist öffnet die Tür und der Trailer ist vorbei. Na, ist noch nicht vorbei, aber die Szene ist vorbei zumindest. Und der Polizist geht wieder von der Tür weg, schüttelt mit dem Kopf und das ist besser als den Trailer zu gucken. Ja, dann, gibt es einen Zusammenschnitt aus verschiedenen Szenen des Spiels, unter anderem eine Slow-Mo. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Quasi in einer Art Chronosphäre ist sie gefangen, in einer Chronokugel. Und was ist denn eine Chronokugel? Eine Chronokugel ist eine Kugel, in der die Zeit verlangsamt abläuft. Oh, das ist wie in der Star Trek-Folge mit Dr. Crusher, ne, wo sie oder in Diablo 3 oder in Heroes of New Earth oder in Dota 2 oder in. Schöner, schwarzer, heißer, schöner Kaffee, scheiße. Weiß eigentlich, wie gut er schmeckt. Auf jeden Fall gibt es Explosionen, es gibt Übernahmen von Charakteren, von SWAT-Charakteren und eine ordentlich angepisste Ellen Page, die, wie ich finde, überbewertet ist als Schauspielerin. Ich wollte nur meinen kleinen Senf dazugeben. Ich bin jetzt draußen. Lustigerweise Tschüss und Szene. Ja, Applaus, Applaus. Ja. Bei Ellen Page muss echt jeder immer sagen, wie er sie findet, ne? Ich auch. Ein bisschen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die mir ein bisschen auf den Keks geht oder ob ich die. Also eigentlich mag ich sie schon. Aber die hat, also ich finde, die hat immer so was leicht Hipster-mäßiges an sich. Ja, sie geht mir auf die Eier mit ihrer. Oh, ich vielleicht glaube, sie ist sich bewusst, dass diese ganzen. Ich will mich nicht in rechtliche Grauzone bringen. Ja, komm. Dass es Menschengruppen gibt, die auf jung aussehende Frauen stehen, ja, die dann wahrscheinlich auf Ellen Page stehen und sie ist sich dessen bewusst und findet das, glaube ich, auch ganz geil so. Und man merkt ja an, wie sie durch die Gegend stolziert. Hast du das in ihrem Gesicht abgelesen oder wo kam das her? Man merkt es ihr an, dass sie nur merkt, weil sie einmal in Hard Candy mitgespielt hat. Ja, ja, Hard Candy, Juno. Ja, Super 8, weißt du, Super 8 hat sie ja auch keine andere Rolle gespielt als die kleine, verrückte, immer geile Super-Nutte. So, machen wir uns nichts vor, weißt du. Also das ist ein bisschen anders auf der Charakter. Aber auch, es wäre auch ein toller Film. Sie ist nicht nur eine normale Nutte, sie ist eine Super-Nutte. Ich glaube, ich mag die echt erst seit Juno nicht. Oder nein, eigentlich mag ich sie ja, aber Juno... Hard mochte ich zum Beispiel. Hard Candy mochte ich auch, war ein super Film. Aber Juno ist ein... Ich hasse Juno. Ich hasse, wie die Pest, ich hasse alles, was mit Juno in Verbindung. Wer der Meinung ist, dass Juno ein smarter, intelligenter, gefühlvoller Film über das Erwachsenenlernen ist, hat einfach Unrecht. Ja, guck dir nochmal, der ist Schrott. Ich will sie die ganze Zeit schlagen. Ja, eben, genau. Also, verdammte Rotzblag. Würde ich sie die ganze Zeit schlagen? Ja. Ja, aber oh, noch ein sarkastischer Spruch. Oh, ja, du bist ja mega halt doch smart, mal die Fresse. Hey, Diablo Cody hat den Oscar bekommen, glaube ich, dafür, oder? Für das Drehbuch. Ja, Tatsache. Ey, Dieter Bohlen ist auch regelmäßig auf Platz 1 in seinem Platten. Spielen League of Legends, was soll das? Zurück zu Beyond. Also es geht ja, ich glaube, ich nenne es jetzt einfach Beyond, weil ich Beyond Two Souls, das klingt, das ist irgendwie so ein Zungenbrecher. Beyond Two Souls. Ich glaube, ich nenne es einfach Beyond. Oder BTS. Also in Beyond geht es ja wohl darum, dass man 15 Jahre im Leben dieser jungen Frau. Halt mal die Fresse da drüben, du Opfer! Gregor redet mit mir, Alter. Dass man 15 Jahre im Leben dieser jungen Frau, gespielt von Ellen Page, wohl nachspielt. Und der besondere Clou ist, dass sie wohl offenbar in einer Art geistigen, emotionalen Verbindung zu einem Wesen steht, was man nicht genau definiert bekommt. Das heißt, glaube ich, wie heißt es, Aiden oder sowas? Das hat, ich weiß nicht mehr, welcher der Begriff gewesen ist, aber das hat. Es hat irgendwie einen Eigennamen, es heißt Aiden oder Aiden oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und mit diesem Wesen steht sie quasi in telepathischem und emotionalen Kontakt. Und der Spieler spielt halt quasi beide, sowohl sie, also Ellen Page, wie auch immer sie im Spiel heißt, Nameless Girl, und halt diese körperlose Entität. Ich habe es gibt mittlerweile auch im Internet so fast 20 Minuten Gameplay abgefilmt. Mhm. Und da sieht man, auch bei uns natürlich, und da sieht man eine Szene, die in einem Zug spielt. Da versucht nämlich dieses Wesen, dargestellt durch so eine, ja, so sphärische, gelbe, funkelnde Sternchen, die offenbar niemand sehen kann, versucht, das Mädchen so zu wecken, und sie wird so ein bisschen, sie schläft und sie wird so ein bisschen grumpelig und sagt so, ach komm, ey, lass mich mal schlafen, geh weg. Und dann kann man quasi frei mit diesem körperlosen Wesen den Zug erkunden. Also kann es quasi so in andere Charaktere sich reinmorphen und irgendwie auch so Gegenstände bewegen, und die Leute fragen sich, hey, warum ist auf einmal gerade die Tasse umgekippt und so. Also worauf das genau hinausläuft, was dieses Wesen ist und warum dieses Wesen gerade mit ich nenne sie jetzt einfach Ellen Page, mit Ellen Page irgendwie so verbunden ist, und warum sie auch von der Polizei gejagt wird. Also es ist auch eine Szene in diesem Gameplay-Video. Sie versucht dann so zu flüchten, und die Polizisten hangeln sich dann wirklich an der Außenseite des Zuges, so der bei voller Fahrt durch die Nacht rast, hangeln sich so an der Außenseite entlang. Also die sind wirklich scharf auf die wollen die echt fangen. Irgendwas Schlimmes muss die Juno gesehen haben. Und vielleicht haben sie auch Juno gesehen, genau, und wollen Rache nehmen. Du hast es erklärt, das sind eben welche, die Frauen mit so einer Art bevorzugen. Ja. Dass die gleich den Zug besteigen. Vielleicht, Polizisten. Vielleicht auch das. Und man hat auch gesehen, dass es sich gameplaymäßig dann doch noch sehr an Heavy Rain orientiert. Also man hat fast dieselben Einblendungen, was die Bildschirmkommandos angeht. Also irgendwie Steuerkreuz nach oben, unten, links, rechts, um auszuweichen. Das sieht fast exakt aus wie bei Heavy Rain. Man sieht so eine Szene, da wartet sie so durchs Wasser, und man muss abwechselnd immer quasi ihre beiden Arme hochreißen, damit die nicht nass werden, weil das Wasser so hüfttief ist. Also wie gesagt, wie exakt sich das spielen wird, was so die ganzen Gameplay-Kniffe und Feinheiten sind, das wird man sehen. Aber ich bin auf jeden Fall echt sehr gespannt drauf. Mir hat Heavy Rain ja sehr gut gefallen. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Ne? Es gibt Leute, die fanden es richtig geil, so wie ich. Es gibt Leute, denen hat es überhaupt nichts gesagt. Die haben es als ganz stumpfes Knöpfchendrücken empfunden, und denen hat es nichts gegeben. Aber ich reihe mich auf jeden Fall in die Reihe der Fans ein. Ich fand es sehr, sehr geil. Das hat mich emotional absolut gepackt. Ich fand, das war eine Achterbahnfahrt von vorne bis hinten. Und deswegen hoffe ich, dass auch Beyond in eine ähnliche Kerbe schlägt. Ja, es ist sowieso allgemein bei David Cage-Sachen, dass die extrem polarisieren, ob im positiven oder negativen Sinne. Und das kann man ja nicht von vielen Spieleentwicklern behaupten, dass die wirklich so starke Reaktionen damit verursachen. Und da gebe ich David Cage auch gerne die Zeit. Soll er mal machen. Absolut. Mit seinem Team und schauen und sowas. Also ich sitze jetzt nicht händeringend vorm Computer und warte jeden Tag auf neue Beyond Two Souls News. Nö. Und so weiter. Wenn's fertig ist, werde ich mich auf jeden Fall darauf freuen, wieder mal in ein bisschen anderes Erlebnis mich darauf einzulassen und mal gucken, was er sich ausgedacht hat oder nicht. Ganz genau. Also vielleicht wird es auch am Ende dann nicht so toll. Das kann man ja dann sagen. Wer weiß, aber ich finde es einfach schön, dass jemand diesen Pfad weitergeht, den er mit Heavy Rain und vorher auch schon mit Fahrenheit begonnen hat, nämlich wirklich mal diese Spielfilme auf eine neue Ebene zu hieven. Ich finde es auch ein bisschen fehl am Platz. Ist mir vorhin wieder aufgefallen, als ich so ein paar Newsmeldungen drüber gelesen habe und Forenbeiträge auf diversen Seiten. Da kommt immer sehr schnell der Vorwurf, David Cage wäre so ein verkappter Hollywood-Regisseur. So. Und also für Hollywood wäre er zu schlecht, und deswegen muss er jetzt so blöde Videospiele machen und sich da voll austoben. Ich habe den Eindruck absolut nicht. Also ich glaube, mit der Kreativität und also einem gewissen Grundtalent, glaube ich, das hat er schon, das sieht man. Und also er wird ja auch einiges an Geld durch Heavy Rain eingenommen haben. Das hat sich gar nicht so schlecht verkauft. Es war jetzt kein globaler System-Seller wie jetzt Call of Duty, aber es hat sich schon in den oberen, also in millionenfach verkauft. Das ist auf jeden Fall ganz gut gelaufen. Und ich glaube, wenn er wollte, könnte er auf jeden Fall auch einen Film in Hollywood drehen. Also ich glaube nicht, dass es für ihn so schwierig wäre, da reinzukommen. Ich glaube nur, der macht exakt das Gegenteil von dem, was man ihm vorwirft. Nämlich, der macht genau das, was er will. Ich glaube, exakt das ist, was er machen will. Der will halt irgendwie echt so Hollywood-artige Videospiele machen, weil er mit Videospielen der altertümlichen Art oder also so althergebrachten Videospielen einfach nicht viel anfangen kann. Das hat er irgendwann mal im Interview gesagt, dass er Videospiele eigentlich gar nicht so mag, und deswegen also mich nervt das immer, wenn ich das lese, so jetzt kommt wieder dieser verkappte Hollywood-Regisseur. Das ist einfach Bullshit. Er probiert nur was Neues, was viele andere nicht probieren. Ich finde das völlig legitim. Ich hatte mir auch zu diesem Thema speziell Gedanken gemacht wegen dem Film-Special, was ja vor einigen Folgen im TV gelaufen ist, und ich finde speziell bei den David Cage-Spielen sieht man deutlich, dass David Cage um die Art des Storytellings, die Geschichte, wie er sie erzählen will, sind Videospiele wesentlich besser geeignet, als wenn du das als Film machen willst. Nimm ein Spiel wie Heavy Rain, das sehr, sehr viel verlieren würde, wenn du das runter reduzieren würdest auf einen reinen Film, den du konsumierst. Na, erst als Spiel mit den, selbst mit den kleinen Gameplay-Elementen, wie du dann die Events dort eingebaut hast und dieses Was-wäre-wenn, die Struktur, die dann dazu kommt. Ich glaube, da hat sich David Cage bewusst dazu entschlossen, das als Videogame zu machen, hat dadurch seine Art von Storytelling vermittelt, deshalb ist es für ihn das richtige Medium, um sich da auszutoben. Absolut, ja. Ich finde also gerade im Falle von Heavy Rain ist das Medium Videospiele sogar dafür geeignet, dieses Produkt noch viel besser zu machen, genau. als es eigentlich wäre. Ja. Also wenn man sich das mal überlegt, ist ja die Story von Heavy Rain, die war ja jetzt nicht so wahnsinnig atemberaubend gut oder originell. Und auch die Auflösung, also wir wollen es nicht spoilen, der eine oder andere hat es vielleicht noch nicht gespielt und wird es noch machen, kann ich auch irgendwie jedem nur empfehlen. Aber die Auflösung, wer denn nun wirklich der Killer ist, die ist ja auch einigermaßen hirnrissig. Und das ganze Motiv dahinter und warum der, ist schon eigentlich bekloppt. Es wird ein bisschen gebogen mit der Story, damit es überhaupt irgendwelchen Sinn ergibt. Ja, genau, beim zweiten Durchspielen, da fällt einem so auf, okay, das macht aber jetzt eigentlich, ist das schon ein bisschen Quatsch. Ja. Aber dadurch, dass man es beim ersten Durchspielen, dass man so mit jeder Figur mitleidet und du weißt ja auch als Spieler, dass jede Figur fast zu jeder Zeit sterben kann und dass jede Handlung Konsequenzen haben kann. Also ich erinnere mich zum Beispiel, sage ich auch immer gerne, diese Szene im Apartment, wo man das erste Mal hier Madison Page spielt, die Journalistin, die realisiert, dass auf einmal sich ein Typ mit ihr im Apartment findet, so ein Typ mit schwarzer Skimaske, der hinterher rennt. Ey, das war mit das krasseste, intensivste, was ich in den letzten Jahren gespielt habe, weil ich eben dachte, okay, wenn ich es hier versaue, stirbt diese Figur und ich werde die nicht weiter verfolgen können. Also ich werde das Spiel spielen müssen, ohne je rausgefunden zu haben, wer diese Frau war, was mit ihr auf sich hatte oder wie die in die Story passt. Also mir war halt nicht klar, ob ich das überleben werde oder nicht. Und das ist so ein geschickter Schachzug, der hat es total aufgewertet, dieses Erlebnis Heavy Rain. Und wie du schon sagst, Gregor, als Film hätte es nicht funktioniert. Und auch als geschriebener Thriller, als Buch wäre das halt mittelmäßig gewesen. Also das Videospiel... Format hat das erst geil gemacht. Ich glaube, viele Leute werden eh sehen, wenn der Heavy Rain Film, der gerade in Produktion ist, dann rauskommt, da werden sich die Filmemacher ja auf einen Storystrang beschränken müssen oder sich irgendwie ihre Sachen zurechtlegen müssen, wie es dann da baut, dass man wesentlich weniger involviert ist, nicht nur durch die Konsequenz, auch dadurch, dass du dann wirklich aktiv in die Rolle dieser Figur dann schlüpfen kannst. Ne? Wenn ich die gleiche Szene im Apartment dort im Kino gesehen hätte, wäre ich einfach nicht so involviert gewesen. Genau. Ich wäre Konsument gewesen und in der Form hat man schon tausend andere Sachen konsumiert, genau, als Filmegucker. Übrigens, ob es wirklich diesen Heavy Rain Film geben wird, ich glaube das erst, wenn ich den Trailer sehe. Er soll tatsächlich, wenn er dann kommt, heißt er nicht mehr Heavy Rain, sondern Rain, weil ist ja okay. Besser zu merken. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig im Kopf habe. Vielleicht hängen da auch noch wieder diese Leute, die Saw-Serie gemacht haben, noch dran. Ja, also. Also James Lynn und dann wie die da alle heißen. Aber ey, wie gesagt, ich erinnere mich nur an den Bioshock-Film von Gore Verbinski und den Halo-Film von dem District 9-Macher. Also auch bei Heavy Rain oder Rain, wenn ich den ersten Trailer sehe, glaube ich es vorher. Bin ich skeptisch, ob es ihn niemals geben wird. In Richtung Sony dorthin zu kommen. Die haben auf jeden Fall ihre Konferenz mit gleich mal einer schönen Enthüllung gemacht, die auch noch nicht jeder dann voraussahen konnte, was dann von da aus kommt. Der Rest der Präsentation war ein bisschen gemischt so von den Sachen. Ja, die haben viel Third Party gezeigt, was da nochmal verdeutlicht wurde. Assassin's Creed kommt jetzt auch auf Vita als Assassin's Creed Liberation mit einer Frau. Es gibt einen Codblobs. Ein Call of Duty Black Ops Declassified für Vita kommt auch nochmal dazu. Da gab es auch noch keine Bilder, ne? Es gab ein Logo, was draufgepaust wurde. Ja. Aber da wird auf jeden Fall auch noch da zusätzlich was kommen. Anderes Zeug, die Vita kannst du jetzt als PS3-Controller benutzen in Little Big Planet. Auch Technikzeug, also wahrscheinlich vielleicht um da auch was in Richtung, wie jetzt Microsoft mit Smart Glass geantwortet hat und wie die Wii U mit ihren Tablet-Input-Controller funktioniert, dann hast du jetzt eben auch ein Tablet, wo du dann drauf basteln kannst. Wonderbook habe ich mir hier noch aufgeschrieben, wofür Sony erschreckend viel Zeit aufgewendet hat. 14 Minuten. Ich habe jede Sekunde genossen. Ja, ich habe mich da auch immer gefragt, du musst natürlich auch erstmal lernen, wenn du normal Bücher liest, die hältst du ja normal vor dir und guckst drauf zu, du musst konsequent dann jetzt lernen, die Bücher umzudrehen und die in Richtung Kamera halten zum Lesen. Ich wollte gerade sagen, es geht um Augmented Reality, du hast ein Buch und hältst dieses Buch, das ja leer ist, also du hast ein leeres Buch quasi in deiner Hand, also du hast ein physisch leeres Buch in deiner Hand, hältst es vor eine Kamera, deine PlayStation 3, und darauf geschehen dann Dinge. Also beispielsweise kannst du, es gibt ein Harry Potter Spiel, das mit J.K. Rowling zusammen entwickelt wird, da kannst du beispielsweise mit deinem Magic Wand, mit deinem Zauberstab, bestimmte Gesten vollführen. Mit deinem Magic Stick. Und dann kommen zum Beispiel Drachen raus aus diesem Buch und machen Feuer auf das Buch, dann musst du es löschen und so weiter und so fort. In der Theorie natürlich alles ganz nett, aber in der Praxis sitzt du vor deinem Scheißfernseher und hast ein leeres Buch in der Hand. Also da habe ich direkt eine Frage, wo kriege ich ein leeres Buch her? Kommt das dann mit oder was? Ja, das musst du wahrscheinlich... Das ist ja das Wonderbook. Ja, 69 Euro leeres Buch. Es sieht ein bisschen so, dann das, so aus wie so, diese... Achso, das leere Buch ist das Wonderbook. Genau, und nicht irgendwie da, so eine, du hast auch zusätzlich die Software, du brauchst natürlich dein PlayStation Eye dann wieder dazu, damit du dann das Augmented Reality Zeug machen kannst und kriegst dann eben sowas, das ein Buch, das ein bisschen aussieht wie diese Augmented Reality Karten, die du vor den 3DS stellen kannst oder mit dem iPad, das du dann hin und her schiebst. Der Unterschied ist eben, dass die diese Karten ein Einband gemacht haben, den du aufklappen kannst, dass er wie ein Buch ausschaut und du hältst diese Buchattrappe davor, damit dann die PS3 drauf projizieren kann, die Pop-Up-Geschichten und die Drachen, die rausfliegen. Es sieht ja auch alles ganz nett aus. Es ist möglich so. Aber zum einen in der Präsentation... Aber warte mal, okay, also, und dann, also Moment, und dann erscheint auf dem Bildschirm erscheint quasi eine drauf projizierte Geschichte... Ja, also die quasi virtuell jetzt auf dem Buch steht, aber ich sehe die dann auf dem Screen. Ja, nicht nur mit. Und wenn ich das verdammte Ding bewege, ist es weg oder was? Nee, nicht Schriftzeichen, sondern du siehst tatsächlich 3D-Elemente rausfliegen. Du klappst das Buch auf, hältst es in Richtung Kamera und da kommt ein Drache rausgeflogen. Ja, okay, aber was lese ich denn? Ich will ja lesen. Ich weiß nicht, ob du per se richtig lesen kannst. Also ich meine, wäre dann einfach nur 3D-Animation von irgendwelchen Drachen abgespielt? Ich dachte, es geht darum, dass ich eine Geschichte lese, die dann irgendwie interaktiv durch so Animationen unterstützt wird. Aber dann sind es quasi nur Animationen und keine Geschichte, oder was? Es wird dir wahrscheinlich die Geschichte eher vorgelesen. Ja. Na? Und es heißt ja nicht Wonder Reading, sondern Wonder Book. Da kommt irgendwas raus, wo du dann begaffen kannst. Wonder und Read Me. Ja, nee, wird nie rauskommen. Ja. Aber deine Frage ist natürlich auch ein bisschen gerechtfertigt, aber... Wie alle meine Fragen. Generell, ich fand es auch... Warum bist du heute so schön? Ich fand es auch erschreckend. Gekennt ist er. Ja, ich fand es auch erschreckend, dass sie so viel Zeit dafür investiert haben, das Ganze vorzustellen. Ich meine, sie haben 80.000 Mal andauernd wiederholt, es ist mit J.K. Rowling zusammen gemacht worden. Sie schreibt eine eigene Geschichte dafür. Ja, okay, habe ich jetzt beim ersten Mal schon verstanden. Lustig war die Reaktion des Publikums, als es hieß, J.K. Rowling, wir arbeiten mit J.K. Rowling zusammen. Und dann alle so, und dann so, das ist die Harry Potter-Macherin. Ja! Dann hat das Publikum erst wirklich gewusst, okay, das ist die Harry Potter-Geschichte. Das ist ja lustig. Das ist auch, und, dass da jemand tatsächlich noch schalten muss im Kopf. Fand ich auch sehr, sehr komisch. Aber da haben sie irgendwie 13 Minuten, hatten da zwei Menschen sitzen, die das... Gab es halt auch Fehlermeldungen beim Spielen. Ja, Budi meint ja auch dann die ganzen Disclaimer, die dort eingeblendet waren, als wir gestern drüber gequatscht haben, dass dann nochmal natürlich tatsächlich drinstehen muss, dass nicht wirklich Drachen aus deinem Buch rauskommen, sondern die nur von der PS3 drauf gemacht werden. Okay, dann bin ich doch nicht interessiert. Es waren sogar Rechtschreibfehler dann drin in dem ganzen Disclaimern, die dann da gestanden haben. Ah, dann möchte ich das Buch nicht. Es wird kein Drache mitgeliefert. Wenn es keine echten Drachen gibt, dann will ich es nicht haben. Ja. Also per se, ich meine, es ist ja nicht die Games Expo, sondern halt die Electronic Entertainment Expo, so, weißt du, dann kann man schon nachvollziehen, dass sie halt nicht nur wirklich krasse Core-Games zeigen oder Spiele zeigen. Für mich persönlich war das Wonderbook mega uninteressant. Ja, natürlich, das hatten wir ja bei jeder Konferenz, dass nicht nur Core-Gamer-gerechte Segmente dort... Das ist relativ zurückgehalten. Ja, einigermaßen. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, beim Publikum dort... waren dann nicht nur Journalisten dabei, sondern auch normale Leute in Anführungsstrichen, weil da kam mir teilweise der Enthusiasmus ein bisschen mehr rüber, als wenn da wirklich dann reihum nur dann abgestumpfte Games-Journalisten da sind, die zu entsprechenden Stellen klatschen oder wie bei Nintendo dann später tatsächlich für einige Teile dann Klatscher vom Band kommen mussten, weil die wussten, dass da kein normaler Mensch klatscht zu den jeweiligen Sachen. Vielleicht haben die vorher alle einfach einen Schnaps gekriegt. Das kann auch sein. So würde ich machen. Warte mal, was? Nee, wann war das, wo Microsoft dann allen eine Xbox Slim gegeben hat? Bei der Konferenz war vor zwei Jahren. Ja. Na, jetzt hat Sony ja ein bisschen was Ähnliches gemacht zum neuen PlayStation Plus Programm. Ja, hast du, glaube ich, als ein Jahr, also, Jahr PlayStation Plus bekommen. Und für die Leute, die den Abo-Service nutzen, gibt es ja immerhin dann jetzt, glaube ich, in rotierender Weise, aber immer so 8 bis 9 Umsonstspiele. Naja, nicht, dass du dann automatisch dann 8, 9 Umsonstspiele bekommst, sondern die werden dann ausgetauscht alle paar Monate, dass du immer mal wieder, wenn du dein Abo abgeschlossen hast, tatsächlich so AAA-Titel für lau runterladen kannst und solange du das abonniert hast, spielen kannst, was ja auch gar nicht mal so schlecht ist für die Leute, die den Service nutzen. Ja, aber ich finde es bei Pressekonferenzen eher ein bisschen mau, wenn man dann sagt, okay, kriegt jetzt jeder das und das und dann kommt das Geklatsche und dann, bra bra bra. Und dann jetzt, now you're getting a new car. Ja, genau, es ist halt wie bei Oprah. Ja. Als ob man das ganze Publikum Auto bekommt. Das ist natürlich eine nette Sache. Also wenn Sache, du stehen würdest, dann würdest du eine Xbox mitkriegen, das fändest du auch wohl sehr geil. Du bist doch der Chef-Schnorrer von den Herren. Natürlich finde ich das geil, wenn du das kriegst, aber ich glaube, es ist so, für die Leute, die es gucken, ich meine, da gucken halt 200.000 Leute zu. Und die langweilt das dann, das ist eher so ein bisschen... Ja, es ist wahrscheinlich eher dann wirklich tatsächlich der ganzen Game-Journalie dann geschuldet, dass sie da sowas vergeben, ja. Weil dann haben sie auch mal garantiert, dass auch Leute, die dann die entsprechend die Artikel verfassen und die Videos machen, dann auch tatsächlich mal PlayStation Plus haben und es mal ausprobieren und nicht nur als Alibi einen Monat, weil dein Account gehackt wurde, wie im letzten Jahr, dass du es dann bekommen hast. Das war ja auch eins der Ersatzgeschenke. Ja, und ich meine, wir reden drüber. Also aus PR-Sicht hat das ja schon funktioniert. Aus PR-Sicht hat es auf jeden Fall funktioniert. Sony hatte auch noch ihre Mobilsparte. Ich habe mich bei Sony sehr darüber gefreut, dass ich Parappa the Rapper wieder gesehen habe. Das war sehr schön. Bei PlayStation, All-Stars Battle Royale. Ja. Wrestling Moves, Fighting Games. Ja, eine Sache, wo ich mich auch gefragt habe, warum da... Parappa the Rapper, egal. Geil, oder? Ratsch. Alle in dem und ja mit dem Chop Chop Onion Karate Spalter oder sowas das Special Mine. Ich habe mich schon lange Zeit gefragt, wann denn mal wirklich tatsächlich ein Smash Brothers Derivate irgendwo rauskommt und ich denke Sony mit ihren ganzen Franchise, die haben plus da sind ja auch diverse Third Party Leute dabei. Ich glaube, wer wird jetzt als Zusatzcharakter angekündigt? Nathan Drake kommt jetzt nochmal dazu. Nathan und Drake, was Big Daddy, Big Daddy so, ne? Wo du auch siehst, es muss kein Sony Charakter per se sein, aber kannst du dann dort dann mit einbauen und wenn man dann die emotional sehr, sehr involvierte Smash Brothers Community da nimmt, glaube ich, dass die auch sehr viele Leute um sich schauen können mit so einem Spielkonzept. Also ich werde es nicht spielen. Ich mag Smash Brothers eigentlich nicht wirklich so sehr vom Konzept, wenn dann spiele ich richtige Prügler. Gregor, mag Smash Brothers nicht? Nicht wegen der Nintendo-Charaktere. Die finde ich Roffelkopter. Mann, das ist aber das beste Spiel überhaupt. Das muss man auch toll finden. Das darf man doch nicht schlecht finden. Das ist auch Strategie da drin. Und ey, was weiß ich einfach seit. Lustig fand ich, dass die offizielle PlayStation hat ja auch die Trailer offiziell hochgeladen bei YouTube. Da kannst du ja Tags eingeben. Mhm. Und unter dem Trailer des, ich vergesse den Namen immer wieder, des Smash Bros. Clones. PlayStation All-Stars Battle Royale. Genau, waren als Tags nur SSB, also Smash Bros. Und dann erscheint auch Super Smash Bros. Anstatt nicht von Sony oder PlayStation All-Stars. Da war nur Super Smash Bros. Nintendo SSB. Das waren die Tags, die Sony benutzt hat, um diesen Trailer du zu taggen. Du weißt ja auch, die Leute werden automatisch danach suchen, weil die werden sich das aus das Battle-Dingsbums dann wirklich nicht merken können. Ja, ich finde die Idee ist ja jetzt wirklich nicht neu, ist ja eben von Smash Bros. Geklaut. Aber ich finde es eigentlich, also wie wir schon gesagt haben, ich meine Kratos gegen Parappa the Rapper geil, und, ich hab mega und Big Daddy gegen Nathan Drake, finde ich schon lustig. Also auch die Ideen, die drin verbaut ich werden. Ich würde schon spielen. Ey, vor Trailer, den ich gesehen habe, da merkt man auch, dass man kann sich da auch sehr viel durch die Charaktere und die Franchise, die reinkommen, ein bisschen mehr Innovation erlauben, als es bei Nintendo gegeben ist. Da gibt es zum Beispiel ein Level, der wird währenddessen bei Little Big Planet gebaut, während du kämpfst. Und solche Ideen habe ich bei Smash Bros. Eigentlich bis dato nicht wirklich gesehen. Ja. Also ich fand es auch ganz nett, dass die dass quasi die Stages selbst natürlich auch aus Spielen stammen. Gezeigt wurde ja unter anderem die God of War Stage und dann die Hydras auftauchen und quasi Teil des Ganzen werden. Es war nicht die God of War Stage, es war die Ratchet und Clank Stage und da können teilweise innerhalb der Stages kommen da auch die Franchise rum. Also dann bricht die God of War Schlange durch die Ratchet und Clank Heimbasis oder sowas dort raus. Und es gab auch das Level mit, welcher Gott war das denn im Hintergrund? Der quasi so hinter der Arena stand und ab und zu mal draufgeschlagen hat. War das nicht... Achso, die Statue von God of War 2? Ich weiß es gar nicht. Das war Hades. War es Hades? Dann war das die God of War Stage. Mit den rotglühenden Gitterstäben. Mhm. Ja, das war, glaube ich, Hades. Fand ich auch schon geil. Also ich finde immer, so Fanservice, ich finde das immer ganz nett. Ich auch. Und ich werde jetzt wirklich Microsoft so dermaßen in den Arsch beißen, weil die nicht so wahnsinnig viele exklusive Charaktere haben, die man echt in so ein Spiel verbauen könnte. Boah, ich glaube, Microsoft würde tatsächlich dann auch die mit den Xbox-Avataren oder sowas Prügler dann machen eher. Und, ja, super. Ja, oh Gott. Und Freischalt war noch der Master Chief und das war's dann auch schon. Und ein Auto aus Forza. Master Chief. Ein Auto aus Forza, genau. Ey, lach nicht. Es gab bei einem Prügler mal, bei einem Sega-Prügler gab es das Auto das Daytona-Auto aus bei Daytona. Fighters Megamix. Genau, ja. Fighters Megamix für Saturn. Und auch die Palme, die Palme aus dem AM2-Logo. Ja, stimmt, die Palme, ich hatte die damals freigeschaltet im Saturn. Ein Stück Fleisch. Echt? Ja, konntest du auch sein. Ja. Und dieser große, riesige Vogel Sega aus einem alten Sega-Spiel. Ja, Sega ist halt sehr wahnsinnig. Halt ja. Japanisch. Ja. Ja. Egal. Die Reste, die davon noch über sind. Nee, PlayStation All-Stars, dazu ist hier angekündigt, eine Sache, über die ich mich wahrscheinlich als Einzige gefreut habe, dass ich endlich meine PlayStation 1-Spiele auf der Vita mal bald spielen kann. Ich habe ungefähr 20 PlayStation 1-Spiele als PSN-Download und spiele ich auch gerne auf der PSP. Zwischendurch, man konnte man bisher noch nicht machen. Das soll dann nach und nach die Kompatibilität im Sommer dann ansteigen, dass ich die endlich auch auf der Vita mitnehmen kann, wenn es soweit ist. Kannst du nochmal 5 Euro nochmal runterladen vielleicht. Also ich würde mich verkloppen, wenn das nochmal sein müsste. Also viel wichtiger wäre doch die Nachricht gewesen, dass die verdammte Vita endlich mal im Preis gesenkt wird, oder? Ich meine, die ist jetzt mal ganz realistisch, Jungs. Die ist einmal 200 Euro zu teuer. Kurz vor Tod ist sie. Also ich glaube nicht, dass sie mit der Vita noch was reißen. Wenn jetzt gesagt hat, ey, pass auf, wir reduzieren das Ding jetzt irgendwie um die Hälfte, zapp, zapp, was geht ab? Kann ich mir vorstellen, dass das so einen gewissen Impact gegeben hat. Aber ich glaube, ich habe letztens auch noch so einen Text von so einem Analysten, nicht diesem, wie heißt er? Michael, nicht der Pachter. Pachter, von dem nicht. Zum von dem nicht? Von so einem anderen gelesen, der auch mal wie Sony Executive of Games, keine Ahnung, was war. Jack Cretton? Weiß ich nicht mehr, wer es war, aber der hat auch ein langes Essay drüber geschrieben, warum die Vita Habe ich auch gelesen, ja. Kurz vor Herzstillstand ist. Und ich muss echt sagen, ich sehe es nicht unähnlich. Und also da hätte ich mir gewünscht, dass sie für die Vita irgendwie echt so wie Nintendo mal radikal gesagt hätten, wir cutten den Preis des Dings jetzt um die Hälfte und probieren noch so viel an Mann zu kriegen, wie es geht, weil in einem Jahr spielt eh kein Mensch mehr damit, aber haben sie nicht gemacht. Ja, ich find's sehr schade. Als im letzten Jahr noch der Preis angekündigt wurde, im ersten Moment war ich recht positiv angetan davon, weil ich Sony typisch erwartete, dass jetzt so 399 oder 499 kommt als Preis und 250 fand ich da fast schon angenehmer. Wenn du es direkt mal überlegst, mit was es heutzutage konkurrieren muss, ne? Dafür kriege ich auch schon ein gutes Handy und wesentlich günstigere Spiele, als wenn ich jetzt 40 Euro für Uncharted ausgebe, was ich dann doch lieber zu Hause auf dem Screen spielen würde, als unterwegs. Und meine Vita habe ich auch in einem Angebot geholt, zwar jetzt nicht ganz für 250, aber zum Glück mit einer Speicherkarte zusammen, die staubt vor sich her leider. No? Und ja, so gut ich die Hardware auch finde, wenn da keine Spiele drauf sind und die nicht weiter verbreitet wird durch den hohen Preis und wenige Spiele, die dann da sind, dann wird es auf lange Sicht nicht gut gehen. Sony muss es jetzt durchdrücken, die haben sich jetzt in die Nesseln gesetzt, was es angeht. Absolut. Das ist aber auch, das ist so eine Binsenweisheit, aber ich bin auch immer noch Anhänger von der Aussage, dass Spiele Hardware verkaufen und nicht andersrum. Ja, natürlich, klar. Das merkt Nintendo jetzt mit dem 3DS, die werden es auch mit der Wii U merken. Also wenn die nicht da sehr schnell echt ein paar Brecher raushauen, sehe ich da so ein zweites Wii-Debakel. Mit der Wii haben sie es auch schon gesehen, das ist ja die Kiste und die Idee dahinter mag ja noch so nett und charmant sein, aber wenn du dafür keine wirklichen Killer-Applikationen hast, dann wird das Ding wie eben deine wieder verstauben. Ja gut, aber die Wii war ja sehr erfolgreich. Nur nicht die Konsole in Deutschland, nur halt das Ding ist einfach nur in unseren Kreisen, in denen wir verkehren, genau, halt nicht erfolgreich. Also da musst du halt ja vielleicht ich sehe ja nur unsere Kreise. Die ganzen Casual-Kreise interessieren mich ja nicht. Genau, man muss auch sehen. Und unsere Aussagen sind hier natürlich von unseren Interessen hier dann. Ja. Ich weiß ja klar, die Wii war erfolgreich und so, aber also dass Nintendo jetzt irgendwie das erste Mal seit, weiß nicht, 20 Jahren oder so Minus gemacht hat, so im laufenden Geschäftsjahr. Es kommt ja irgendwie auch nicht aus heiterem Himmel. Also vielleicht hat diese ganze Wii-Strategie dann doch nicht so den langen Atem, nachdem es am Anfang aussah. Also natürlich haben die unfassbar viel Geld gemacht und irgendwie die ganze Welt wollte eine Wii haben, aber das ging dann irgendwie auch, wie so ein Boomerang hat sich dann die Wippe dann irgendwie auf die andere Seite bewegt und jetzt knapsen die ganz schön rum. Ja, also wenn ich jetzt. Ich sag ja nur, egal welches System, das ist bei Sony so, ist bei Microsoft so, ist bei Nintendo so, die brauchen halt für ihre Kisten geile Spiele und das sehe ich bei der Vita gerade problematisch und bei der Wii U bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher und deswegen meine ich nur, die Kiste kann ja noch so nett und so toll sein, aber wenn du 250 Öcken bezahlen musst für so eine Vita und hast dafür dann 2,5 Spiele, die du mal für eine Woche spielst und dann nicht mehr weißt, was du damit anfangen sollst, ist das scheiße. Ja. Also bei mir ist es ähnlich. Ich sehe es ähnlich wie Wolf. Die Wii, ich habe auch eine. Wann kam ich die mal vor? Also das ist zu allen Jubeljahren, weil wenn Nintendo-Plattform mal wirklich rauskommt. Selbst Zelda hat mich jetzt nur einmal ganz kurz vorgelockt, fand ich dann auch nicht so geil. Das letzte, was ich wirklich exzessiv gespielt habe, war Donkey Kong. Und wenn du dann siehst, was in der Zeit quasi für Core-Gamer, wenn wir uns wirklich jetzt nur auf unseren Core-Gamer-Kreis irgendwie beziehen, was da bei den anderen Konsolen rauskam, dann lachst du halt über die Nintendo-Konsolen. Und bei der Vita sehe ich es ähnlich. Was ich jetzt da gezockt habe, so Uncharted, das war geil. Das war aber dann auch nach 10 Stunden vorbei für mich. Und dann hast du Lumines, das kannst du aber auch für 79 Cent aus dem iTunes Store laden. Anstatt für 40 Euro genau, aus dem Laden mitnehmen. Genau. Ja. Und viel mehr Sachen waren da jetzt bei der Vita auch nicht bei, die mich auf Dauer irgendwie gefesselt hätten. Nicht. Und deswegen, bei der Wii U sehe ich es ein bisschen anders so. Da sind halt jetzt schon ein paar Spiele da, wo mich zumindest auch die Steuerung noch mit interessiert. Und sie haben jetzt auch bei der Wii U, da werden wir noch später drauf zu sprechen kommen, ganz sicher, haben sie jetzt echte Gamertags vernünftig und nicht diese verkackten Friends. Sind es jetzt richtige Gamertags? Weil ja, ich habe auch gehört, dass da noch irgendwie so Friendcodes, Überbleibsel noch da sein sollen. Also ich habe nur gehört von es sind jetzt vernünftige Gamertags. Und, ja, ich würd mal abwarten, bis es dann endlich mal da sind. Genau das gleiche, ob ich tatsächlich meine Virtual Console Games mit rübernehmen kann oder nicht. Genau. Von der Wii. Es wäre schon schön. Es wird wahrscheinlich nicht so sein. Ja. Aber mal gucken, was in der Richtung kommt. Um da bei Sony nochmal die restlichen Titel dann zu besprechen. Zwei große Sachen hatte Sony dann zusätzlich noch, bevor wir zum großen Knall kommen. God of War Ascension wurde einmal im Detail nochmal gezeigt. Jetzt nicht die Vier-Spieler-Koop-Komponente, die ja vor einigen Monaten schon dann der Öffentlichkeit preisgegeben wurde, sondern ein Singleplayer-Teil. Und ich weiß jetzt nicht, ist das storymäßig jetzt begründet, dass Kratos die Zeit anhalten und zurückdrehen kann? War das ein Feature? Das fand ich auch komisch. Das war sehr strange, ne? Ja, also ich kann mir nicht, beziehungsweise dadurch, dass es ja ein Prequel ist. Wo würde das zeitmäßig spielen? Weil Kratos hatte ja schon die Aschehaut und sozusagen, also kann ja jetzt nicht zu der Zeit gespielt haben, bevor diese ganzen Ereignisse passiert sind. Also wirst du jetzt keine Periode sehen, die du nicht schon abgefeiert hast. Ich weiß aber auch nicht, wann dieser Part war, den sie gespielt haben. Also vielleicht war das ja schon Endcontent. Ja, oder ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich dumm wäre. Bevor das mit der Sache, ja, es sah aber ziemlich einstiegsmäßig aus, also dafür von dem, was da lag, oder viel zu wenige riesige Götter. Der Minotaurus war aber geil. Das war schon ganz lustig gewesen. Vielleicht ist es ja tatsächlich, dass sie sagen, Kratos hat das mit seiner Familie, ist da noch nicht passiert. Und das war einfach seine Kriegsbemalung früher. Und jetzt rein zufällig ist die dann genauso, wenn das mit seiner Familie passiert. Ey, genau, wenn die mir das erzählen wollen. Damit man den Look and Feel dann hat. Ne? Wenn die mir das erzählen wollen, dann schreie ich aber Lost. Das ist dann einfach verarscht. Also ich bin mir auch nicht so sicher, ob die Idee eines Prequels, ob das da irgendwie so wahnsinnig sinnvoll ist. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ne? Aber also im Prequel kann Kratos ja eigentlich diese Kräfte noch nicht haben. Die starten ja quasi mit dem Anfang von Teil 1, bekommt er ja erst diese übermenschlichen Fähigkeiten, weil er den Pakt dann mit dem Kriegsgott geschlossen hat. Ja, das wurde ja nochmal bei den PSP-Teilen ein bisschen ausgeweitet. Da war es so ziemlich die Periode danach, wo das passiert ist mit der Familie, das dann in den ersten Teil geführt hat. God of War, wie ist das erste auf der PSP? Nicht Chains of Olympus. Chains of Olympus endet direkt mit dem Vorspann von God of War 1, ne, dass er sich dann dort runterstürzt. Und wenn ich jetzt daran denke, ich hätte mich tatsächlich drüber nochmal gefreut, wenn ich jetzt einen anderen gameplay-mäßigen Kratos gesehen hätte, ne, an einer, der mit anderen Waffen agieren muss, der vielleicht keine Chaos-Klingen dann an seinen Händen und sowas dran hat. Und ich bekomme da Singleplayer-mäßig für mich jedenfalls nichts Neues, Aufregendes mehr geboten, was das reine Gameplay angeht, außer jetzt diesen Zeitspielereien. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt so Blinks the Timekeeper bei Kratos unbedingt brauche. Also Kratos, ich glaube, sie können mir eh alles vorsetzen. Da bin ich nicht so wählerisch, was God of War angeht, weil ich den Charakter so geil finde. Ich habe mich aber auch gefragt, wie diese ganzen Zeitspielereien, da sind wir nämlich schon wieder bei Zeitspielereien, wo du Zeit zurückdrehen kannst. Das sind ja dann erst schon so ein bisschen Puzzle-Elemente. Wie sie das jetzt genau begründen. Ich weiß gar nicht, ob sie es begründen müssten für mich. Also wenn sie einfach sagen, ja, er kann das jetzt. So, das ist halt eine Fertigkeit, die er jetzt hat. Dann müssen sie halt nur sagen, okay, wie ist sie wieder weggenommen worden von ihm? Halt für die anderen Teile danach. Aber generell, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also wir machen uns hier vielleicht aber auch zu viel Gedanken um Richtung Story und sowas aus. Rein Gameplay-mäßig wird, glaube ich, der Vierer-Koop im Zentrum dann stehen. Und ob das dann genug Impulse gibt für die Leute da, sich da nochmal was zu holen. Es war klar, dass noch ein neues God of War kommt, auch wenn die Trilogie per se abgeschlossen ist, aber Sony hat, glaube ich, keine Ersatzmarken, die sie über kurz oder lang... mit denen sie dann entsprechend die Klientel abholen, die auf God of War abfährt. Gut, God of War Ascension, glaube ich, war für Anfang 2013 dann. Alles ist ja im Zeitraum Januar bis März oder so. So kommt so ziemlich alles raus, was auf der E3 angekündigt wurde. Das große Highlight und auch der Ausstieg der Sony-Konferenz ist dann ein längerer Gameplay-Trailer, nachdem man erste Vorab-Trailer und Sachen gesehen hat. Ja? Man hat übrigens nur auf der Sony-Konferenz damals noch gesehen, dass den Far Cry 4-Spiele-Modus. Achso, fand ich aber per se mega lame. Also so, okay, das ist ein ganz generischer Shooter. Dankeschön. Das hat jetzt, bringt mir gar nichts. Hätten sie lieber den Editor zeigen sollen, der ja auch bei Far Cry 3 dabei ist. Wäre viel, ja, viel besser geworden. Und sie hat man denn davon wirklich was gesehen? Oder war das nur dieser Vierspielermodus? Oder war das halt nur dieses Renderfilmchen? Nee, sie haben den Vierspielermodus gezeigt. Okay. Sie haben live gespielt auf der Bühne und eine Brücke. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es live gespielt war. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass sie es aufgenommen haben und dann halt irgendwelche Kommentare dazu abgegeben haben. So wie Star Wars, so wie bei Star Wars Connect, wo sich der Akteur nach dem Spiel erst bewegt hat. Nee, das nicht, aber es war einfach so. In Russia, Game Controls You. Das glaube ich nicht ganz, aber ich fand es nicht so spannend, hat auch relativ viel Zeit eingeräumt. Ich glaube, die hatten 5 Minuten oder sowas. Mhm. Hätte man auch anders machen können. Aber ja, ich wollte es erwähnt haben. Also, vier Spielmodus hätten mich nicht geflasht. Sie haben halt auch bei, das muss man ihnen lassen, sie haben anders als Microsoft zum Beispiel gemacht hat, oder als Nintendo, glaube ich auch, sie haben natürlich auch neue Konsolen angekündigt. Oder nicht neue Konsolen, aber neue Versionen der Konsolen. Neue Bundles angekündigt. Es gibt halt dann ein extra Bundle mit dem und dem Spiel. Es gibt, ich glaube, war es Far Cry, wo sie die Add-ons dann früher haben? Das kann durchaus sein, oder, ja. Oder also irgendwo ist exklusiv sogar? Ich weiß nicht. Das wurde ja gern oft als Grund genommen, warum jetzt ein Third-Party-Spiel dann auf der jeweiligen Konferenz gewesen ist. Das war ja gleich wie bei Microsoft mit Call of Duty. Das war der große, also Black Ops 2 war der große Ausstieg, weil es exklusive DLC-Maps für den Zeitraum gibt. Nee. Und dann ist da wohl der Grund gewesen, warum Far Cry 3 jetzt da ist. Oder hier mit Assassin's Creed, dass da nochmal eben das Vita-Bundle mit Liberation und so weiter gezeigt wurde. Aber Far Cry wurde auch eh besser präsentiert auf der Ubisoft-Konferenz mit interessanteren Details und Inhalten als das, was du da gesehen hast. Aber um da wieder dann darauf zurückzukommen, ich glaube, du warst speziell von diesem Titel recht angetan, Chris. Ja? The Last of Us. Ja, definitiv. Also als damals einmal live angekündigt wurde von Ubisoft, habe ich mir quasi genau sowas vorgestellt. Also die ersten Trailer zu einmal live, das war ja der Trailer, wo die Stadt einbricht. Mhm. Und danach muss er... Da merkst du halt, dass Ressourcen knapp sind, dass Wasser knapp ist und all sowas. Und so in etwa geht es für mich auch in diese The Last of Us-Richtung. Hier halt in dem Sinne dann noch mit einer Komponente, dass du das kleine Mädchen irgendwie, so genau ist natürlich noch nicht fest, was für eine Rolle sie eigentlich hat. Und es soll ja auch Mehrspielermodus geben, nur halt welche Art Mehrspieler haben sie noch nicht gesagt. Ich glaube halt, dass es eine Art Koop geben könnte. Vielleicht dann das, ob sie jetzt also jemand diese kleine steuert, weiß ich nicht, aber ob Interaktion mit den Charakteren. Also da wär's natürlich durchaus interessant, weil du dann eben zwei grundverschiedene Charaktere wohl steuern würdest. Genau. Und nicht eben dann Hauptcharakter plus Klon des Hauptcharakters, wie es normalerweise bei solchen Koop-Spielen ist. Genau, und ist halt Naughty Dog. Ich meine, Crash Bandicoot war seiner Zeit damals auch ein bisschen voraus schon, als Jump'n'Run. Du hast bei Naughty Dog, weißt du eigentlich immer, egal wie skeptisch man vielleicht im Vorfeld sein könnte, die wissen, was sie tun. Ne? Genau, und, das ist so ein Entwickler, wo du sagst, ja, ey, mach mal so. Ihr habt da, glaube ich, schon eine ganz gute Idee. Und vielleicht ist nicht alles so zu 100% geil umgesetzt. Aber die 95% erreichen die halt immer. Ich fand es vor allem auch, dass The Last of Us jetzt mit der aktuellen Präsentation nochmal gezeigt hat, dass eben ihr Spiel oder ihr neues Franchise dann jetzt nicht nur eine Thematik oder sowas hat. In den aktuellen Sachen war ja gar nichts von diesen Mutanten zu sehen, mit denen dann der allererste Trailer gekommen ist, sondern da war wirklich dieser Survival-Aspekt nach vorne gepackt. Also es gibt verschiedene Fraktionen im Spiel, gegen die du dann quasi kämpfen musst, beziehungsweise die dir halt auf unterschiedlichste Weise Gefahr für dich bedeuten. Also du hast diese, weiß nicht, Zombies sind ja nicht, sind auch Infizierte es sind von Pilzen, glaube ich, irgendwelche mutierten Pilze, die Leute infiziert haben. Auf jeden Fall hast du halt diese Infizierten. Ja, man darf nicht, das Thema hat irgendwie so eine Bewandtnis in der Realität, also da haben sie die Idee aus der Realität genommen. Man darf, glaube ich, nicht googeln Beispiele dafür, weil dann kannst du nicht ruhig schlafen. Okay. Von Leuten, die dann durch so Pilzbewuchs dann getötet. Ja, aber jetzt will ich gucken. Das ist so wie Google nicht nach Blue, nach einer blauen Waffel. Die einfache Variante, ich glaube, da hat man gezeigt, wie so ein Pilz hat das Hirn einer Ameise befallen und hat dann quasi, ist die Pflanze aus dem Hirn dieser Ameise gewachsen, während sie noch gelebt hat. Das. Das halt auf Menschen übertragen wird, aber so mit Fungus und allem darf. Generell einfach, also du hast verschiedene Fraktionen, die unterschiedlich auf unterschiedlichste Art an den Kragen wollen und auch aus unterschiedlichsten Gründen, voraussichtlich. Wahrscheinlich kennt die Kleine vielleicht ein Gegenmittel, hat es in ihrem Rucksack, was weiß ich. Auf jeden Fall sind sie halt pisst und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in einer apokalyptischen Welt pisst ist auf einen Typen, der vielleicht auch vom Militär stammt oder was weiß ich, und auf ein kleines Mädchen. Weißt du, es muss eine bestimmte Bewandtnis haben, warum ausgerechnet die da sind. Aber grafisch und auch was die Atmosphäre angeht, also sie haben ja 7 Minuten Gameplay gezeigt, live gespielt, beziehungsweise halt ein Video davon gezeigt, wie jemand das spielt. Ganz, ganz dichte Atmosphäre, total toll. Und auch die Interaktion mit dem, Inventar oder auch untereinander, also zum Beispiel hat Ellen Page 2 quasi. Die besser aussah dort als die richtige Ellen Page, fand ich, also ja, besser gerendert. Ja. Die haben ihr Gesicht ein bisschen geändert jetzt in den letzten Wochen verglichen mit den ersten Trailern. Das ist eine höhere Stirn jetzt. Also ein bisschen zugedrückt wird das Gesicht, aber beispielsweise erzählt sie was und in dem Moment, wo du weiter weg gehst, hört sie halt auf zu erzählen und sagt so, hey, willst du nicht hören? Also das fand ich ganz nett so, weil normalerweise bei vielen Strategiespielen und bei vielen Adventures auch, redet dieser Charakter einfach immer weiter und redet weiter und redet weiter und er interessiert sich nicht für das, was du machst. Mhm. Weißt, du willst um ihn rumlaufen und er erzählt dir die ganze Zeit diese Geschichte. Und es scheint da anders zu sein. Du wirst noch einmal attackiert und kannst ähnlich wie bei Uncharted, wahrscheinlich durch den Knopf, durch Quicktime-Event, ich weiß es nicht, nutzt du dann halt die Ausstattung des Raumes. Du schlägst quasi den Gegner mit dem Kopf auf den Tisch oder auf das Komödchen neben dir. Das sieht fantastisch aus. Auch die Kamera, die fährt dann ein bisschen quasi schräg hinter deinen Charakter, sodass es ein bisschen mehr Wucht hat. Sie fährt auch mit in dem Moment, wo du den Gegner runterdrückst und stoppt dann auch abrupt. Also muss man mal drauf achten. Sie arbeiten sehr, sehr viel mit verschiedenen Kameraperspektiven, Kamerafahrten. Sehr, sehr filmisch, sehr, sehr toll. Mir gefällt es richtig gut. Und es ist vor allem schön kompromisslos. Also auch eine Sache, die ich zum Beispiel bei 96 Hours oder Taken, den Film, habe ich es auch gelobt, dass sie halt kompromisslos und konsequent das verfolgen, was sie machen. Und da ist es jetzt auch so. Also das ist wirklich so. Ja, ich bin gespannt darauf, wenn man das erste Mal tatsächlich diese Action-Sequenzen dort spielen kann. Das war ja durch die Natur, was Uncharted jetzt für eine Serie gewesen ist, was dann wirklich ein Hollywood-Action-Film zum Nachspielen gewesen ist. Man sagt ja so schön, diese Bullet-Sponges. Ne? Ja. Die Gegner sind dann Schwämme, die einfach Kugeln dann aufnehmen und das hat wirklich keine Bewandtnis, dass du mindestens 3 Magazine theoretisch leeren müsstest, bis du einen dann offiziell da gekillt hast. Wenn du tatsächlich dieses richtige I-am-alive-Gefühl, was I-am-alive vielleicht nicht ganz perfekt rübergebracht hat, mit jede Kugel zählt dort wirklich und du musst wirklich dann richtig genau überlegen, wie, wo du was machst, worüber wir uns, Wolf, bei Lara Croft unterhalten haben, ne? Die dort eigentlich durch Situationen durchgeht, wo ihre Verletzlichkeit im Vordergrund stehen müsste, aber trotzdem wie Rambo sich dann durchballert durch die ganze Sache. Ich glaube, das wird bei The Last of Us vielleicht ein bisschen mehr Bewandtnis und ein bisschen mehr Konsequenz haben, dass ich wesentlich vorsichtiger und wesentlich dann mit mehr Bedacht und wesentlich involvierter spielen kann, als wenn ich einfach meine Magazine lehre. Das war in der Tat einer der Punkte, die ich bei der Gameplay-Sequenz von The Last of Us, die ich dann so ein bisschen kritisch gesehen habe. Also ich sehe es genauso wie ihr, grafisch war das geil, die Atmosphäre war top. Ich glaube, dass sich da schnell eine Beziehung zum Spieler, zu diesen beiden Figuren und auch zwischen diesen beiden Figuren untereinander aufbaut. Also ich glaube, das kriegen die alles sehr, sehr gut hin, da mache ich mir keine Sorgen. Aber wirklich so ein bisschen übel aufgestoßen ist mir dann in der Tat diese Szene, als dann wirklich die Schießerei losgeht, als sie dann entdeckt werden von diesen 2, 3 anderen Gestalten, die mit ihnen dieses Wohnhaus durchsuchen, auf der Suche nach Ressourcen sind, dass der Hauptcharakter, ich weiß nicht, der steckt da irgendwie so 3 Schüsse ein und dann kriegt er noch mit der Schrotflinte volle Kanne, so mit dem Lauf, mit dem Kolben ins Gesicht geschlagen. Und also natürlich, das ist ein Videospiel und ich will ja auch nicht noch sofort nach einem Treffer zu Boden gehen, aber das war so das allererste Mal, als ich es gesehen habe, da wurde ich so ein bisschen aus der Atmosphäre wieder rausgerissen. Da hat der Hauptcharakter halt volle Kanne irgendwie so ein Schuss in die Seite abbekommen. Du siehst halt oben links auf einmal die Energieleiste, die ich auch sehr, die fand ich einfach nicht schön designt. Das war halt so eine typisch blockige, grüne Leiste, die dann halt so ein Stück zusammengeschrumpft ist. Und da dachte ich erstmal, ach Leute, das kann man doch irgendwie echt, das kann man doch schöner inszenieren, ist mir ernsthaft. Also ey, wie gesagt, natürlich, klar, ich will nicht, dass der sofort nach einem Schuss zu Boden geht und dann heißt es Game Over. Aber dass er innerhalb dieser, also der Kampf hat ja vielleicht 4 Minuten insgesamt gedauert, also die Hälfte des gesamten Gameplay-Materials, dass er in dieser Zeit 2 bis 3 Schüsse einsteckt und dann auch volle Kanne auf die Fresse kriegt und dann glaube ich, dann haut ihm auch noch jemand von hinten was über den Kopf und so. Und trotzdem steht er am Ende wieder und du nimmst einfach ein Health-Pack und dir geht's wieder gut. Da dachte ich, so bei anderen Spielen kann ich ja gerne drüber hinwegsehen, da ist das jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig wichtig, aber gerade bei so einem Spiel, was so extrem auf Atmosphäre setzt und darauf, dass du als Spieler da völlig involviert bist und in diese Welt eintauchst und es quasi ganz wenig Distanz nur noch zwischen dir und dem und deinem Avatar da gibt, da fand ich es echt ein bisschen unpassend, muss ich sagen. Aber vielleicht wird das noch geändert bis zum Release, vielleicht arbeiten die noch so ein bisschen an der Präsentation, wie man das mit den... Ich finde, bei manchen Spielen finde ich einfach so einen plumpen Lebensbalken nicht mehr angemessen. Das kann man einfach schöner darstellen. Ja, im besten Fall sind wir natürlich dann diesem Ding schon entwachsen als Videospieler oder als Videospielbranche, dass wir nicht per se dann alles klassisch nach Leben und Energieleistung und sowas dann aufteilen müssen. Genau, das hat mich nämlich zum Beispiel tierisch bei I Am Alive genervt. Ich fand die erste halbe Stunde fand ich echt geil, fand die Atmosphäre super und ich dachte, das hat wirklich Potenzial, ich habe da voll Bock drauf. Und dann habe ich aber sehr schnell rausgefunden, dass das ein ständiges Lauern auf deinen Ausdauerbalken nur ist, das gesamte Spiel. Also du kletterst irgendwo 3 Meter, kletterst du eine Wand hoch und dann siehst du, oh scheiße, meine Energie ist ja schon wieder fast am Ende. Drückst dann auf Pause und ist dann auf magische Weise eine Tellernahrung, die du so in deinem Inventar hast. Du hast noch 3 davon, oh cool, esse ich eine, bist wieder im Spiel, blub, dein Balken ist wieder aufgefüllt, kannst weiter klettern. Also das hat mich dann wieder voll rausgerissen und ich hoffe, ja, dass... Der Grund ist, habe ich es nicht zu Ende gespielt. Ja, ich habe dann auch aufgehört. Mich hat es echt zu sehr genervt einfach und ich hoffe, dass sie es bei The Last of Us besser machen. Eine Hoffnung, die ich bei The Last of Us habe, ist wirklich, also ich glaube wirklich, das wird ein geiles Spiel. Ich mache mir da keine Sorgen, das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes Ding. Da müsste schon sehr, sehr viel schief gehen, damit die das versauen. Aber was ich wirklich hoffe ist, ich lauere wieder auf so einen Shadow of the Colossus-Effekt, den ich lange nicht mehr beim Spielen hatte. Ich meine damit, dass ich irgendwann in so einer moralischen Zwickmühle mich finde, die ich vorher habe gar nicht so kommen sehen. Also bei Shadow of the Colossus war es irgendwann dieser Gedanke, ohne dass es dir jemand explizit in so einer Zwischensequenz oder in der Textbox noch schlimmer sagt, fängst du selbst als Spieler an zu reflektieren, zu überlegen, ey, was mache ich hier eigentlich? Nur weil mir so eine scheiß körperlose Stimme sagt, irgendwie bring mal diese 16 Kolosse da um und dann wird schon wieder alles gut und kriegst deine alte wieder, ziehe ich halt los, ohne es zu hinterfragen, ohne mir Gedanken drüber zu machen und bring halt 16 eigentlich unschuldige Wesen um. Weißt du, so im Laufe des Spiels wird dir das immer klar, so, Alter, was mache ich eigentlich? Eigentlich bin ich ein Monster, also wie egoistisch ich bin. Und ich hoffe, dass ich bei The Last of Us so ein ähnliches Gefühl habe. Ich will irgendwann an eine Stelle kommen, wo ich auf dieses kleine Mädchen neben mir aufpasse, was sich dann aber als so mühselig erweist, dass ich mal kurz drüber nachdenke, ob das nicht besser wäre, wenn ich sie einfach mal zurücklasse. So, weißt du? So wie am Anfang von 28 Wochen später, von dem Kinofilm. Ja. Wo man sieht, dass der Familienvater, gespielt von Robert Carlyle, als die Infizierten das Haus stürmen, dass der echt abhaut und seine Frau einfach zurücklässt. Und sie schreit und schreit und schreit und er ist aber so von Panik erfüllt und hat so einen Fluchtreflex, dass er einfach aus dem Fenster springt und rennt. Und er heult natürlich, weil er weiß, dass seine Frau gerade im Hintergrund zerrissen wird. Aber während er heult, rennt er weiter um sein Leben, weil ihm nichts wichtiger ist, als sich selbst am Leben zu bewahren. Und wenn sie es schaffen, dass ich bei The Last of Us genau dieses Gefühl habe, so, Alter, ey, am liebsten würde ich das Mädchen jetzt einfach zurücklassen, das hält mich zu sehr auf. Und wenn ich dann überlege, ey krass, was war das gerade für ein Gedanke, Alter, das ist aber scheiße, ey, will ich vielleicht doch einen Arsch? Dann finde ich es geil. Also ich hoffe, dass sie wirklich so geschickt mit Emotionen spielen, dass ich meinem eigenen hehren Ideal eines väterlichen Beschützers vielleicht nicht immer entsprechen will. Dann fände ich es geil. Also wenn die das schaffen, dann wird das auf jeden Fall ein absoluter Superknaller. Also ich habe da echt hohe Hoffnung. Naughty Dog, macht was Geiles, Jungs. Ja, es ist auch neues Territorium, was Naughty Dog geschichtlich mit dem dann macht. Du zerstörst gerade die Omedy, Chris. Die fällt auseinander, sehe ich gerade am Mikro. Jetzt haben wir nur noch Medi statt Omedy. Ey, unser gutes hat 1 Mikro, Mann. Ja. Omedy. Hat das C abgeknabbelt. Ja, aber die Storyschreiber bei Naughty Dog haben ja schon bewiesen, dass sie zumindest dann einen guten Action-Blockbuster schreiben können in Richtung Uncharted. Vielleicht können die ja auch wirklich dann mit ihrer Art, Geschichten zu erzählen, wirklich auch mal ein paar andere Wege bewegen. Und wie du gerade ausgeführt hast, Wolf, die Chance ist auf jeden Fall da, mal ein bisschen mehr draus zu machen, als das, was man sonst in Richtung der Videospiele sehen kann. Absolut. Was die Story betrifft. Und ich hoffe, dass mindestens einer von den beiden am Ende stirbt. Weil das hat einfach irgendwie so einen emotionalen Impact und damit rechnet man nicht. Und ich fänd das echt krass, wenn am Ende der die Vaterfigur dann stirbt und man nur noch quasi als kleines Mädchen allein ist. Also was für ein Gefühl das auf einmal sein muss. Du musst als kleines Kind den Vater töten, weil der gerade infiziert oder wurde. Oder so. Also sowas, ja. Ey, ich will wirkliche Hammer-Szenen, die dich zum Nachdenken bringen, wo du am Ende drüber reden willst und so. Sowas will ich haben. Nicht einfach nur ein gutes Action-Spiel mit einer geilen Grafik. Aber die machen das schon. Auf die kann man vertrauen, auf jeden Fall. Okay, das soll das... Naughty Dog, sicher wie der grüne Daumen. Soll es eigentlich in Richtung Sony gewesen sein? Eine Sache, die ich vermisst habe, da kannst du vielleicht mehr was dazu sagen, Chris. Es gab kurz bevor die Konferenz gelaufen ist am Tag das Gerücht, dass Diablo 3 auf der PS3 kommen soll. Es wurde, glaube ich, dann... Es gab ein Bild. Es gab ein Bild, das ist bei... er war kein russischer Händler, aber das ist diese typische... Es war ein deutscher Online-Händler, wo man tatsächlich die PS3-Version mit einem Cover, was aber augenscheinlich nur das PC-Cover mit einem PS3-Logo genau, dann gewesen ist. Genau, es war ja nichts anderes als das PC-Cover mit dem typischen PS3-Logo oben, beziehungsweise PS3... Die Banderole da oben gewesen ist. Und da haben einige gedacht, ja, wahrscheinlich wieder so typisch, die Pressemitteilungen sind noch nicht rausgegangen, die wollen, dass sie die Überraschung aufbauen, aber es ist schon mal an die Händler gegangen, damit die zeitlich online stellen können. Aber es ist letzten Endes dann doch nichts gekommen. Nee, nichts gekommen, aber ich meine, was nicht ist, kann ja noch werden. Also ich glaube schon ganz fest daran, dass es eine Konsolenversion von Diablo 3 geben wird. Wenn dann aber auch dann wohl nur PS3, weil ich glaube, Microsoft ist in Richtung, die würden dort Battle.net und sowas, glaube ich, nie erlauben. Das ist auch, glaube ich, eines der Probleme, die sie jetzt haben. Sie haben ja gesagt, dass sie es mit einem Xbox-Controller spielen, bei sich in der Firma schon, und dass es halt auch funktioniert. Mhm. Und sehr gut funktioniert. Das ist auch von Jay Wilson, also einem der kreativen Köpfe quasi hinter Diablo 3, die präferierte Eingabemethode mittlerweile ist. ich meine, sie haben ja auch bewiesen, es gibt ja auch Torchlight für Konsolen, das funktioniert auch super. Es gibt, Crimson Alliance für Xbox 360, das funktioniert auch super. Es ist ein Spiel, das sich wirklich, es bietet sich an. So, es bietet sich einfach an. Und auch die Skills, die es jetzt in Diablo 3 gibt, wenn man die ganzen Klassen gespielt hat, da ist jetzt keine so da, dass du sagst, okay, dafür musst du eine Maus und eine Tastatur haben. Die lassen sich nicht mit einem Controller spielen. Ja, ohne meine 17 Hotkeys komme ich da einfach nicht zu Rande. So ist es ja nicht. Genau, so ist es ja nicht. Im Prinzip hast du 6 Hotkeys bei Diablo 3. Und du hast auch mindestens 6 Tasten, die du bei einem Controller drücken kannst. Muss man einfach abwarten. Also vielleicht bewahrheitet sich da noch das, genau, was wir dann vorab dort gesehen haben. Solange kann man es ja auch für den PC zocken, wenn man es sieht. Eben. Lohnt sich. Definitiv. Genau. Also, es gibt nichts Besseres gerade. Bis zum Hardcore-Modus. Und noch weiter hinaus. Das soll es zu Sony in Richtung gewesen sein. Oder habt ihr noch was über Sony, worüber Redebedarf bestehen würde? Nö. Nur, dass ich, also wenn ich jetzt mal wie die Big Three vergleiche, also Microsoft, Sony und Nintendo, finde ich, hat Sony noch insgesamt den kompetentesten Eindruck gemacht, was die Präsentation angeht, was die Qualität der Exklusiv, darum geht es ja, Exklusivtitel. Es geht ja nicht darum, dass es dann auf jeder Plattform das nächste Call of Duty gibt und natürlich präsentiert es jeder und freut sich und so, bei uns sieht es am besten aus, ja bla bla. Sondern es geht ja wirklich um Exklusivtitel, die einen dazu bewegen, sich exakt diese Kiste zu kaufen. Und da muss ich sagen, hat Sony für mich in diesem Jahr echt die Nase vorn. Also wie gesagt, Last of Us habe ich Bock drauf. Neues God of War, also auch wenn ich über diese Prequel-Sache nicht ganz sicher bin, habe ich auch Bock drauf. Ich finde auch dieses Battle Royale ganz lustig. Als Idee her kann zumindest ganz witzig werden für 2 Abende. Beyond. Genau, natürlich. Beyond Two Souls sowieso. Also da muss ich sagen, da hat Sony echt diesmal so ein bisschen ist den anderen weggezogen, was ich nicht unbedingt erwartet hätte. Ja, bei Microsoft, wie gesagt, also sie haben auf ihrer eigenen Konferenz einfach zu wenig von Gears of War gezeigt. Also viel zu wenig. Der Trailer, der richtige Trailer, der knapp 2 Minuten lang ist, kam mir erst danach online. Ja. Ist eine Entscheidung, die ich gar nicht nachvollziehen konnte. So, dass sie Gears in 25 Sekunden abhaken und dafür dann einfach 15 Minuten über ESPN und Co. reden. Ja, oder auch die Gewichtung, wenn sie schon darüber sprechen wollen, wegen der anderen Medien, dann Black Ops 2 auch dann eine Viertelstunde Präsentation zu geben, wenn es dann auch die Hälfte getan hätte und da vielleicht mal ein bisschen mehr Gears of War zeigen. Genau, man hätte den Multiplayer, hätten sie auf der Pressekonferenz schon gesagt, so, es gibt Multiplayer-Modus und es gibt zum ersten Mal Klassen. Ja, es gibt zum ersten Mal Klassen in Gears-Multiplayer mit Heilung und allem drum und dran. Die Leute wären ausgerastet. So, das, jetzt ist es einfach eine Seitenvermerk, so eine Randnotiz. So, ja, es gibt ein GIS, ja, cool. So. Yes. Und da muss man auch sagen, Microsoft hat einen ganz großen Fehler gemacht, indem sie einen Multiplattform-Titel als letzten Titel 15 Minuten lang zeigen. So, okay, dann was sagt mir das? So, habt ihr keinen eigenen Titel, den ihr 15 Minuten lang zeigen könnt? Nehmt ihr Halo halt zumindest zum Ende. Halo zumindest, 4, wenn ihr nichts anderes habt. Genau, das hatten wir auch schon in der Richtung gesagt. Es ist einfach ganz, ganz komisch fand ich das. Ich fand's sehr, sehr enttäuschend, muss ich sagen. Aber da ist vielleicht auch der Schritt, dass man sagt, okay, sie haben die Gewichtung so gelegt, weil sie vielleicht auch gar keinen, die Hardcore-Gamer haben sie eh jetzt mittlerweile gehabt oder haben sie eh, ja. Jetzt müssen sie halt auch versuchen, diesen ganzen Casual-Markt irgendwie nochmal Ja, aber so richtig casual ist es ja aber auch nicht wirklich gewesen. Ja. Also selbst die Gewichtung, die bei Microsoft sehr stark eben auf Third-Party-Titeln lag, und wenn du es runterbrichst, was haben sie an eigenen Marken dort gezeigt? Halo 4? Forza. Halo 4, guter Forza und Gears of War. Was war mehr an großen AAA-Microsoft-Serien? Glaube ich, war nichts da. Nee. Ne? Und Halo wurde zwar sehr ausführlich gezeigt, vorne dran, ist ja auch alles schön und gut. Sah aber auch geil aus. Also da muss ich auch als jemand, der nur Koop spielt, sagen, dass ich das... Ja, da kann ich wohl verstehen. Klar, aber du startest... Das Höchste bekam. Wobei, was? Bei Halo 4. Ach so. Ja, aber... Mit Abstrichen. Ja, also da hätte ich mir... Ich hätte mir eigentlich noch mehr radikal neue Szenen bei Halo 4. Wir haben ja eigentlich schon über Microsoft gesprochen und so, aber weil du das aufgemacht hast, das fast will ich es nur kurz mal anreißen. Ich habe mir vorhin nochmal den Trailer angeguckt, beziehungsweise die Präsentation, das Gameplay. Und ich fand das alles schon nett, das sah auch echt sehr gut aus, das Halo-Gefühl ist wieder da, aber ich hätte mir doch gewünscht, dass man irgendwie was wirklich grundlegend Neues gesehen hätte. Also so, abgesehen von diesem Dschungel-Setting, fand ich das jetzt nicht so rasend originell alles. Also klar, jetzt hast du halt so eine neue Waffe, die sieht auch cool aus, die setzt sich so aus Einzelteilen zusammen, wenn du sie aufhebst, und so eine neue biomechanische Alien-Rasse, die wahrscheinlich die Vorväter gebaut haben, ist irgendwie alles nett. Aber da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass sie mit einer Szene oder auch nur einer Einstellung aufhören, die vielleicht diese gesamte Halo-Geschichte auf einmal komplett auf den Kopf stellt. Irgendwie was groundbreaking News. Weißt du? Und der Master Chief zieht den Helm ab, seine Frau. Ne, das bitte nicht. Das aber Reggie Fils-Aimé ist da drunter. Ja, oder vielleicht wirklich irgendwas mit dem Master Chief. So der Master Chief, man sieht von hinten, wie er den Helm abnimmt und dann irgendwie, weiß ich, kriegt einen Kopfschuss oder sackt zu Boden und so. Was ist denn jetzt los, Alter? Wie, Master Chief ist tot? Ja. Sowas, weißt du? Und da ist meine Fanfreude jetzt schon hochgestiegen, aber nicht komplett explodiert. Ja. Ähnlich geht's mir bei Gears. Ich freue mich mega drauf, so, aber mehr auch nicht. Forza finde ich besser. Also ich finde Forza weitaus besser als Gran Turismo. Aber generell hatte Sony, wenn du es wirklich unterbrichst, mit Last of Us einfach so ein krasses Potenzial, was sie da auf ihre Konsole bringen können. Das ist im Prinzip die ganze Fortsetzung von Microsoft. Ist in den Schatten stellt, aber das ist auch gewesen. Man merkte bei Sony deutlicher, dass sie eben ein bisschen mehr Hintergedanken in den Rest der Spielegeneration sozusagen gelegt haben. Also dadurch, dass wir natürlich wieder keine neuen Konsolen gesehen haben, und es ist ja mittlerweile wirklich tatsächlich schon fast 7 Jahre her, dass die Xbox 360 auf den Markt gekommen ist. Also sollten wir uns so langsam zumindest in den ersten Zügen begeben, dass wir mal neue Hardware sehen. Sony hat mir für den Lebensabend der PS3 und mit der Vita als Zusatzangebot jetzt doch ein nettere Zukunft dann bescheinigt als das, was jetzt Microsoft sagt. Ja, wir haben hier die Third-Party-Hersteller, die machen das schon. Wir zeigen auch Resident Evil und Tomb Raider und Splinter Cell, genau, und ihr kriegt noch Halo 4 dazu. Da sieht man, der Fokus liegt dann anderswo, wo er hingehen sollte. Aber das große Highlight der E3, sie haben die E3 gerettet, endlich, was für eine Hammer-Präsentation ist natürlich von Nintendo gekommen. Tatsächlich. Großartig. Die Nintendo-Präsentation, ich habe mich darauf gefreut, weil ich mich immer auf Nintendo-Präsentationen freue, weil sie japanisch sind. So, sie sind typisch japanisch. Miyamoto im gebrochenen Japanisch. Ah, where is my Pikmin? Ja, fantastisch. Also, aber auch wie sie begonnen haben mit Pikmin. Ja. Für mich ist das Herz aufgegangen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über Pikmin. Pikmin ist eins meiner, jetzt nicht eins meiner All-Time-Favorite, aber ich finde die, doch, es macht richtig Spaß. Also ich finde Pikmin einfach, es macht richtig Spaß, Pikmin zu spielen. Und fand halt auch ganz lustig, wie er sich selbst darüber gefreut hat, dass Pikmin... Also man hat es ihn abgenommen, dass er sich wirklich freut, gerade irgendwie Pikmin vorstellen zu können. Mhm. Und das ist generell ein sehr sympathischer Kerl. Pikmin ist ja auch sowieso so die letzte große Core-Gamer-Innovation von Miyamoto gewesen, was von ihm ja danach gekommen ist in Richtung Nintendogs und die ganzen Wii- und Mii-Geschichten, die dann abgelaufen sind. Das letzte große Franchise und innovatives Gameplay, was er gemacht hat, war tatsächlich Pikmin vor fast 10 Jahren, und dass da endlich nach langer Warterei jetzt auch mal offiziell für die Wii U angekündigt wurde, bekannt war es ja schon seit 2+ Jährchen, dass es in irgendeiner Form kommt. Dass man da was sehen kann, ist, glaube ich, Hat Nintendo auch bewusst diesen Titel nach vorne gelegt, ne, damit man da ähnlich wie bei Microsoft schon mal mit einem, nennen wir es mal Knaller, dann einsteigen kann. Und das war auf jeden Fall das Spiel, was mich als Core-Gamer bisher am ehesten angesprochen hätte, mir eine Wii U zu holen, auch wenn ich jetzt nicht der Strategiespieler bin, also mit Pikmin nicht so viel am Hut habe. Ja. Es sah am interessantesten aus von dem, was gekommen ist. Ich fand es sehr sympathisch, als er, das hat Wolf auch sehr schön beschrieben in seinem fantastischen Nintendo Pressekonferenz-Blog. Als Miyamoto dann den Pikmin, den er in der Tasche hatte, ins Publikum werfen wollte. Und so getan hat, als wenn er ihn ins Publikum wirft und wie er sich da gefreut hat, war für mich so das Highlight der ganzen Messe. Eigentlich. Also, es war aber wirklich, also das war in der Tat, um jetzt mal vielleicht irgendwie zu unserem Urteil über diese Nintendo-Pressekonferenz überzuleiten. Ja, entschuldige das, bitte. Das war in der Tat, fand ich, einer der wenigen Höhepunkte und Glanzlichter dieser Presse, war nämlich wirklich, ich habe es genauso empfunden wie du, Chris, also dem kaufe ich wirklich ab, dass er noch Bock auf diesen Scheiß hat. Und Also wenn er keinen Bock hat, dann tut er wenigstens verdammt nochmal so. Der fucking beste Schauspieler der ganzen Welt. Ja, ohne Scheiß. Aber ich kann es echt nicht mehr sehen. Es nervt mich bei Microsoft, es nervt mich bei Sony und es nervte mich bei fast allen anderen, die bei Nintendo dann danach kamen. Diese ungerührten Producer-Wichser. Ja. Hallo, hier ist mein neues Spiel. Die im Jahr so einen dicken Gehaltscheck bekommen und sich dann auf die Bühne schnell für 10 Minuten und so tun, als fände ich es jetzt total super, hier zu stehen und ein neues Spiel zu präsentieren. Als würde denen noch irgendwie was daran liegen, uns quasi Spaß zu vermitteln. So, ja. Weißt du, das ist doch nur noch so reine mechanische Geschäfte und Geldmacherei. Und bei Miyamoto dachte ich, okay, das war natürlich irgendwie schon Panne. So. Natürlich also, war es Panne. Ich so wie für Achtjährige, holt ein Pikmin raus und tut es dazu wieder hinwerfen. Und, also, ey, wirklich so hirnrissig, dass ich schon wieder echt lustig und sympathisch fand. Also, ich habe mich echt gefreut, als er kam. Hey, sehr lustig. Ja, fand ich schön. Aber weil einfach mit den Regeln gebrochen hat, nur kurz diese ganzen E3-Regeln, die es da gibt. Du darfst nicht lächeln, wenn du auf die Bühne kommst. Ja, scheinbar. Weißt, also so als Präsentator, du bist auch die Typen, die da stehen und spielen. So diese Videospiel-Fluff-Boys quasi. Die hier stehen und ein bisschen was zocken. Ich finde, die sollten mal ein bisschen Spaß haben. Die spielen ein Spiel, worauf sich Leute richtig, richtig freuen. Und alles, was sie machen, das ist der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Ja, die wollen ganz cool und am Rüber gelten. Boah, das geht mir so auf die Eier. So, weil, sind Spiele, die sollen Spaß machen. Es schlägt dann dadurch, dass du natürlich dann garantieren willst, dass die Performance noch läuft, ist die so tausendfach einstudiert, dass entweder tatsächlich du keinen echten Enthusiasmus aufbringen kannst oder es ist übertrieben so sehr gespielt. Ich hatte bei PlayStation All-Stars ein bisschen das Gefühl, was ja dann das coole Multiplayer-Gameplay, wo viele Leute nehmen, oh, jetzt hau ich dich, yay! Ja, klar. Also natürlich, man kann es auch übertreiben, das kippt dann sehr schnell. Ja, klar, die Mitte dort zu finden, einfach in diesem glattpolierten Ablauf mit den stoischen Marketingleuten und ja. Wir hatten es ja am Montag, glaube ich, schon so gesagt, mittlerweile ist auch jetzt jeder Spieleentwickler wird zu so einem Marketingmenschen miterzogen, wenn er solche Präsentationen machen muss. Und wenn du denkst, dass die Leute dann auch dafür zuständig sind, die kreativen Impulse zu geben und alles zusammenzuzerren, ganz oben dran, das erklärt vielleicht dann auch ein bisschen, wie dann Spiele allgemein sich so gegeben haben bei dieser E3. Ja, sehr, sehr glatt gebügelt eben. Ich mochte auch diesen immer dezent vorwurfsvollen Blick von MC Von Reggie mochte ich nicht. Der guckt irgendwie immer so ernst und vorwurfsvoll, weißt du, immer mit so runtergezogenen Mundwinkeln so. Und nächstes Mal wird es noch besser. So, ja, dann ey Gott, dann tu doch wenigstens so, ja, als würdest du es meinen. Diese vorgeschobene Intensität eben, weil er will den Leuten jetzt eben was richtig Geiles vermitteln. Ne? Ja, wir haben uns richtig Gedanken gemacht. Wir nehmen euch noch ernst, Leute. Und das seriös ist ja nicht gleich langweilig. Man kann ja sowas auch cool und mit Spaß an der Sache präsentieren und trotzdem seriös dabei bleiben. Und das hat mich, also mich nervt das immer bei dem Typen ein bisschen. Ich habe bei ihm auch ein bisschen Problem. Immer das Gefühl, so wenn du Reggie. Ja, wenn er dir quasi dann so selbst diese Rede oder sowas geben würde und du der einzige Zuschauer wärst und dich dann wegdriffst, dann würde er kommen, hey, hör mir zu, hey. Hallo, ja? Hallo, ich rede mit dir. Ja, ich habe hier Wichtiges zu sagen. Ja. Du hörst jetzt verdammt nochmal zu und das also schwingt immer so im Hinterkopf ein bisschen mit. Wenn er ist der unsympathischste Mensch der Welt, aber was ich sehr lustig fand, war da kann ich jetzt die Geschichte mit dem Puppet Master aber erklären, ne? Das war doch da jetzt, ne? Puppet Master? Ja. Ach, egal. Ja, nein, doch. Es war ein lustiger Gag. Ja, dann leid. Erzähl ihn doch. Ja, mal. Okay, ich denke mal, den Puppet Strings. Also, wie heißen die im Deutschen? Ja, siehst du? Ja, was weiß ich. Wow, Mann. Ja, boah, aber super Geschichte. Ja, echt? Ja, okay, weiter. Du hast jetzt eine Stunde, um sie vorzubereiten. Nylon Fäden beim Puppenspieler oder genau, was? Genau, und da quasi das Ganze zu spielen. Und meinte der Typ, der Gast war, meinte zu ihm, hey, wie fühlt es sich an? Und dann so, ja, es wäre so, als wenn man Boss wäre bei Nintendo Amerika. Haben alle gelacht, ich auch. und war die Geschichte auch schon wieder weitergewolft. Ja, aber dafür hatte man ja auch viele andere, viele andere lustige Situationen hier. Der Yves Guillemot, der sehr spontan und gewitzt sich Gespräche dann geliefert hat. Nintendo hatte, bevor wir zu den ganzen Hardcore-Sachen wie Miiverse und sowas kommen, auch noch ja angekündigt, dass es 23 Wii U-Spiele geben wird zum Launch oder 23 Spiele, die jedenfalls präsentiert werden auf der Messe, die dann gefüllt war aber mit Titel entweder, die schon auf anderen Konsolen gewesen sind, jetzt nochmal Batman Arkham City, dafür, dass du noch das Pad dann vor dem Fernseher halten kannst zum von Scannen. Von einem Jahr gespielt. Cool. Von einem Jahr gespielt, da gibt's mal einen Ninja Gaiden, da gibt's da noch was und so weiter und so fort. Es wurde nochmal Zombie U, glaube ich, dort mal mit Gameplay nochmal gezeigt. Das hatten wir ja so als mit einem der interessanteren Titel bei der Ubisoft-Präsentation. Du darfst nicht gebissen werden, kein Mal im Spiel. Ich habe übrigens, habe beim ersten Gucken wirklich nicht gerafft. Ich habe es echt erst gesehen, als ich das zweite Mal gesehen habe, dass diese, als man den ersten Gameplay-Trailer zu Zombie U gesehen hat, dass diese Hände, die das Gamepad gehalten haben, dass das keine echten Hände waren, sondern einfach, das war komplett eine reine Rendersequenz. Das war alles gerendert. Und als mir das klar geworden ist, dachte ich, ihr kleinen Schweine. Ihr Schweinchen. Ey, wirklich, jetzt mal ohne Scheiß, ey. Habt ihr mich gut an der Nase umgeführt. Ich dachte, das ist jetzt hier wirklich original 1:1, wie das halt aussieht, das Gameplay. Aber nein, ist es natürlich nicht. Ja, ey, es ist Ubisoft. Die haben auch einen tollen Red Steel Trailer gehabt, anno dazu mal. Da wird das Endergebnis vielleicht ein klein bisschen nicht ganz so geleckt sein, wie es ist. Ja. Aber was man sehen konnte mit der Einbindung des Wii Gamepads mit, was weiß ich, dass du dann deine Nummerncodes dann dort eingibst und vielleicht hast du tatsächlich auch eine Ingame-Repräsentation dieses Schirmes, weil ist es eine Art Pip-Boy, den du dort mitnimmst, habe ich schon das Gefühl, dass es doch ein gutes und sehr einnehmendes Erlebnis sein könnte. Ich hoffe es auf jeden Fall. Also das ist nämlich, wie du es gerade schon gesagt hast, für mich persönlich auf jeden Fall einer der mit Abstand interessanteren Titel. Nicht nur, weil es Zombies sind. Und natürlich mag ich noch Zombiespiele, ist schon mal ein Pluspunkt. Aber vor allem, weil ich denke, dass man gerade wirklich da und in dieser Thematik das Wii U Gamepad wirklich mal sinnbringend einsetzen kann. Nämlich wirklich als quasi erweitertes Inventar. Also dass du alles, was du quasi aus deinem Rucksack ziehst, wenn du auf Karten gucken musst, wenn du, hat man auch in diesem Gameplay-Trailer gesehen, wenn du irgendwie auf dem Ziffernblock an der Tür was eingeben musst, dann machst du das halt alles über das Gamepad. Wenn du Sachen scannen musst, musst du das Gamepad halt so hochhalten, dann springt dir auf einmal aber so ein Zombie davor und du erschreckst dich tierisch. Scharfschützengewehr. Fand ich sehr, sehr gut. Fand ich auch sehr cool. Also da dachte ich das allererste Mal, okay, also jetzt erahne ich, was man in der Tat mit dieser Kiste Wii U machen kann, was das Potenzial ist dieser neuen Technik und dieses asynchrone Gameplay, von dem immer gesprochen wird. Denn bei fast allen anderen Spielen, und das ist wirklich mein größter Kritikpunkt an Nintendo, habe ich jetzt nicht wirklich ersehen können, was denn jetzt nun wirklich das zwingende Verkaufsargument für diese Kiste ist. Also dafür, dass sie jetzt schon in ein paar Monaten in den Läden stehen soll, dass das wieder mal wie die Wii, die ja wirklich sehr viele neue Impulse gebracht hat, ich will mich ja gar nicht über die Wii da hier auslassen, aber wie die Wii soll es ja neue Impulse geben und was revolutionieren und so, und ich finde, dafür waren sie immer noch viel zu vage. Also ich glaube, so immer noch hat wer es nicht wirklich direkt vor Ort angespielt hat, so wie wir hier, wir gucken es ja auch alle nur also quasi passiv durch Internetvideos. Aber so ganz leuchtet mir immer noch nicht ein, was jetzt der ganz heiße Scheiß an dieser Sache ist. Da hätte ich mir echt mal gewünscht, dass jemand sagt, so pass auf, Leute, das ist das neue Mario, Zelda, Metroid, Star Fox, was auch immer, Killer-Applikation, unsere krasse IP. So, Leute, und so spielt man's. Dann hätte ich nämlich 10 Minuten Gameplay auch wirklich mal interessant gefunden, nicht wie bei Microsoft und Call of Duty. Was muss ich mir 8 Minuten angucken, wie jemand Call of Duty zockt, will ich mir nicht anschauen. Wenn jemand aber an der Wii U ein krasses Spiel gespielt hätte, dann hätte ich da wirklich mit großem Interesse vom Bildschirm gesessen, um zu gucken, okay, jetzt raff ich endlich, so macht man das und dafür ist das da. Jetzt verstehe ich endlich, weshalb ich mir vielleicht diese Kiste kaufen sollte, weil die mir in der Tat ein Spielerlebnis gibt, was ich bei Microsoft und Sony so nicht finde. Aber das waren irgendwie immer so wieder ganz vage Halbaussagen, so weißt du. Also ich hab da einfach das Argument vermisst, was mir klar gemacht hat, das ist die Wii U und das macht sie aus. Das habe ich bis zum Schluss nicht bekommen. Und ich glaube, ich irgendwie habe auch so ein paar Statements noch gelesen auf anderen Seiten von anderen Leuten. Ich glaube, echt den meisten ging es ähnlich. Also und als wir, Gregor, wir saßen, als die Pressekonferenz lief, wir saßen alle oben bei uns im Kaminzimmer. Wir haben den Laptop an den Fernseher angeschlossen und saßen da zu sechst. Und waren am Ende, also wir konnten es gar nicht so richtig. Ja, aber ehrlich, wir konnten es am Ende gar nicht richtig glauben, dass das jetzt ernsthaft das Ende gewesen sein soll. Und wir haben uns alle angeguckt und gesagt, okay, wie, das war's jetzt oder was? Und da, glaube ich, hat sich Nintendo taktisch nicht sehr klug verhalten, zumal man muss sich auch überlegen, die werden auf der Gamescom nicht sein, da wird es zu der Wii U nichts geben. Also die letzte Chance quasi ist die Tokyo Game Show. Im September, im September. Und ich wage zu behaupten, dass vielleicht ein geiler Auftritt auf der E3 oder vielleicht sogar noch auf der Gamescom noch mehr gerissen hätte als auf der Tokyo Game Show. Also Nintendo, den Punkt, den du ausgeführt hast, seitdem sie auf diese Innovationsschiene gehen, schon seit dem Nintendo DS, die pushen zu Beginn, bevor die Sachen rauskommen, immer ihr neues Feature sehr, sehr aggressiv, aber sehr, sehr unfokussiert. Man sieht es ja eben bei den ersten, im ersten Nintendo DS, ja, im ersten Nintendo Wii-Jahr, im Wii U-Jahr wird es nicht viel anders sein. Diese neue Eingabemöglichkeit wird dann vorgegeben sein von Nintendo, macht was damit und es wird irgendwas von den Herstellern gemacht und es soll angeblich so interessant sein, das zu machen. Hauptsache es ist drin, das Feature. Und es wird sich, glaube ich, tatsächlich wirklich erst im darauffolgenden Jahr dann für die Normalos unter uns dann ergeben, was wirklich der Reiz an dem Wii U-Ding ist. Wenn so ein Spiel wie Zombie U gut funktioniert, glaube ich, wird das einer der kleinen Punkte sein. Aber dieses doch schon fast überkomplizierte, du packst das Wii-Gamepad nach unten, dann kannst du den Golfball unten sehen, brauchst aber trotzdem nochmal eine Wii-Mode, um damit zu schlagen. Das macht bei mir eher so einen Brain-Freeze, anstatt dass ich sage, ah, das ist ja cool, sondern ich raff das gar nicht erst im ersten Moment. Ich glaube, da wird Nintendo dann sehen, was sie sich damit in der Richtung aufgebaut haben. Wie du auch ausgeführt hast, Wolf, also nach dieser ganzen... Wir zeigen euch Third-Party-Titel für die Wii U. Wir haben diverse Services. Jetzt kann man die Miis auch irgendwie in einer Art Tummelplatz jetzt sich nochmal zusammenfinden lassen. Ob die Friend-Codes jetzt komplett ausgeschaltet werden und neue Gamertags kommen, da wird sich auch noch einiges ändern. Aber Nintendo hat konsequent eben dran vorbei gelabert für das, was ich mir zumindest als langjähriger Nintendo-Fan, was ich mir erhofft hätte. Ja, absolut. Ja? Also ich hätte auch gerne mehr Spezifikationen zur Konsole erfahren. Das haben sie jetzt alles dann erst danach veröffentlicht. Also es gab jetzt via Twitter dann noch die Meldung, okay, die Konsole hat das und das. Ich habe es jetzt auch schon wieder vergessen, aber da gab es halt ein kleines anschauliches Bild, wo dann beschrieben wurde, okay, die Anschlüsse hat die Konsole, das und das kann die Konsole, das und das steckt in der Konsole. Und das Einzige, was sie eigentlich zu der Hardware gesagt haben, war, okay, wir können zwei der Controller anschließen. Also zeitgleich zwei der Controller anschließen. Was sie da nicht gesagt haben, was haben sie auch erst danach gesagt, wenn ihr es macht, gibt es keine 60 Frames, sondern 30. Ja. So, Tatsache? Ja. Das ist bei zwei Controllern hast du immer 30 Frames. Der Punkt war, sie haben gesagt, hey, ihr könnt zwei Controller anschließen, dann war dieses bescheidene Klatschen. Das war so, okay, cool, dankeschön. Ja. Und dann haben sie direkt gesagt, zu Beginn werden wir es aber nicht unterstützen. Zu Beginn werden wir nur Spiele haben, die halt einen Controller haben. Die Option ist schon mal da, dass man es machen könnte, wenn es dann notwendig werden würde. Es soll jetzt so sein, dass wenn du zwei Controller anschließt, du 30 Frames hast. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt dann das geilste auf der ganzen Welt ist. Und die maximale Lebensdauer eines Controllers ist 3 bis 5 Stunden. Dann ist er wieder leer. Dann ist es leer, nicht kaputt. So. Ja, dann kann man ihn immer noch benutzen. Ja, 3 bis 5 Stunden. Also ich weiß gar nicht, mein Xbox-Controller hätte so viel länger. Wenn er aufgeladen ist? Doch, schon einiges. 8 bis 10 wahrscheinlich. Ja, aber du kannst schon ein paar Tage spielen, auch wenn du dann den ganzen Tag nicht zockst. Natürlich, der hat ja auch kein dickes Display, das muss man ja schon abziehen. Das iPhone hält ungefähr eine Stunde, wenn ich zocke. Ich finde es trotzdem ist ein bisschen wenig. Ja, generell, mein Problem mit der Wii U und der ganzen Presse ist einfach, ich will überzeugt werden. Es ist ja nicht so, dass ich mich wie immer dagegen sperre, die Nintendo-Sachen nicht cool zu finden. Aber ich finde, also für mich persönlich tut sich Nintendo immer schwerer damit, mich wirklich zu überzeugen. Es geht ja nicht darum, dass ich... Natürlich weiß ich, dass die Mario-Spiele gut sind. Und ich weiß, dass irgendwie, wenn ich jetzt Hardcore-Zelda-Fan wäre, dass ich bedenkenlos auch zum nächsten greifen könnte. Dass die machen keine schlechten Spiele mit ihren Franchises. Aber ich finde, das reicht mir mittlerweile einfach nicht mehr. Also ich habe schon so viel gespielt und gemacht und erlebt und gesehen, dass ich nicht irgendwie immer wieder darauf konditioniert sein will oder mich so fühlen will, immer wieder irgendwie auf so Reize anzusprechen, so weißt du, ohne dass sich irgendjemand Mühe gibt, mir zu erklären, was denn jetzt wirklich noch das Geile ist. Und ich finde, das hat Nintendo auch diesmal wieder nicht geschafft. Ich dachte die ganze Zeit, Leute, jetzt überzeugt mich doch, zeigt mir doch den geilen Scheiß, den ihr habt. Wenn das Ding so eine fette Megakiste ist, dann lasst es mich doch sehen. Ich bin doch gerne bereit, also ich freue mich doch über jedes Spiel, was ich, an dem ich Spaß habe und was ich gut finde. Also ich sperre mich ja nicht aktiv gegen Spaß, aber was ich da gesehen habe, also nichts davon hat mir den Gedanken ins Hirn geschossen, dafür sollte ich schon mal 250 Euro beiseite legen, weil ich glaube, das wird ganz schön geil alles. Ich dachte, das wird so, mein Gott, da gibt es jetzt halt ein Side-Scroll-Mario-Spiel, wie halt die letzten paar und von Star Fox versus Metroid, diesem Mashup, hat man nichts gesehen, was das, es angeblich wäre, geben soll? Ja, es war gerüchteweise aber Retro, die das angeblich hätten machen sollen. Das Spiel entwickeln momentan ein Spiel, von dem man sich vielleicht erste Einblicke, ob es jetzt Star Fox oder Metroid oder was auch immer es dann erhofft hat. Da gab es aber natürlich auch nichts offiziell zu sehen, auch keine weitere Bekanntgabe, natürlich was kommt. Natürlich nicht. Aber weißt du, das wäre vielleicht so ein Ding gewesen, so ein neues Metroid. Und zwar nicht wie Other M, sondern... hoffentlich nicht wie Other M. Ich meine auch nicht unbedingt wie die ganz alten, aber einfach ein neues, gekonntes und stilvolles und stilbewusstes, geiles Metroid. Alter, ich wäre ausgeflippt. Wir wären alle ausgerastet. Das wäre doch richtig geil. Aber stattdessen wird mir halt Nintendo Land präsentiert. Naja, eine Minispielsammlung, wie gesagt, so ein Side-Scroll-Jump'n'Run von Mario, ja. Mass Effect 3 wird es für die Wii U geben. Ist ja cool. Vielleicht diesmal mit Ende, aber dafür jetzt mit gar keiner Entscheidung mehr, die sich zu Teil 3 rübergetragen haben. Aber die kannst haben. Du dann auf dem Tablet dann auswählen, die Entscheidung. Ja, cool. Und halt irgendwie Batman jetzt mit jetzt kann ich halt den Batarang... Weil ich da die Integration des Wii U-Controllers auch wieder ganz nett fand. Also. Finde ich auch gut, aber mal ganz ehrlich, wirst du es nochmal spielen? Nö. Eben. Nee. Das ist das Problem. Nee. Also weißt du, ich finde es immer so ein bisschen geheuchelt, dass es absolut anerkannt ist und legitim und dass man immer viel Zuspruch erntet, wenn man sich über so Innovationslosigkeit und diese Schlafärschigkeit von anderen Publishern auslässt. Also irgendwie bei Microsoft macht man sich über die immer gleiche Kinect-Scheiße lustig und dann ist das immer gleiche, die immer gleiche Call of Duty-Scheiße und oh lol, was für eine Kacke. Und dann ist es völlig, völlig in Ordnung, da lange, lange bissige Texte drüber zu schreiben. Und gleichzeitig wird so getan, als wären Nintendo quasi noch so die Hüter des echten Hardcore-Gaming. So, weißt du, da geht's dann irgendwie nicht darum, schnelles Geld abzugreifen oder noch die Oma noch ans Pad zu kriegen, sondern bei Nintendo, da werden dir als Gamer, du bist mit Nintendo groß geworden, du bist jetzt so Ende 20, Anfang 30, wir verstehen genau, was du willst richtige Games, du willst nicht diese Grafik-Augenwischerei und das bringen wir dir hier als einzige Firma. Wow, wir von Nintendo. Und ich finde, da machen sie sich echt ein bisschen einfach, weil ich das absolut nicht mehr sehe, weißt du? Und wenn man irgendwie was, ein kritisches Wort gegen Nintendo äußert, irgendwie, dann gehen die ganzen Fans auf die Barrikaden und fangen an rumzuheulen und schreiben böse Briefe. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was hat man denn auf der Konferenz gesehen, was nicht auch von jedem anderen Hersteller hätte kommen können? Also wirklich, wenn du beim Mario Jump'n'Run, wenn du Mario gegen Fritz Bim austauscht, die Abenteuer von Fritz Bim und Karl-Heinz Polka, keine Sau hätte sich dafür interessiert. Wirklich, das wird niemanden wird's jucken, aber weil es halt Nintendo ist und weil Mario drüber steht, rasten alle aus. Und auch und das Gameplay, und das ist so toll und das spielt sich so butterweich. Tun vielleicht andere Spiele auch, aber die interessiert keinen, weil es halt nicht diese dicke IP im Rücken hat. Und ich finde mittlerweile, kann ich das nicht mehr so sehen, dass ich als Hardcore-Gamer den reinen, ungefälschten, puren Spielspaß nur noch bei Nintendo finde. Also, ey, wie gesagt, hier, Nintendo Land, Minispielsammlung. Wenn das ein anderer Hersteller gemacht hätte, hätte es Spott und Hohn geregnet. Aber bei Nintendo ist es dann irgendwie ein Service an den Fans. Es hat keinen Spott und Hohn geregnet für Nintendo Land. Also ich habe jetzt nicht die allgemeine Stimmung jetzt nochmal abgeholt im Internet und mir das angeguckt, aber ich hätte gedacht, dass es komplett alles versenkt hat, was sie an Kredit noch gehabt haben. Also gut Nintendo ist es, glaube ich, nicht angekommen, aber jetzt stell dir mal wirklich vor, Microsoft hätte was Ähnliches gemacht. Dann wären doch die Rufe wieder laut gewesen, oh, Ausverkauf, Casual-Scheiße, jetzt, sie haben überhaupt gar kein Interesse mehr an uns, oh lololololol. Also wer tatsächlich... Und bei Nintendo hat man bis zum Schluss immer noch so ein bisschen diesen Benefit of the Doubt, so, na, die machen schon bestimmt irgendwie was Cooles damit, weil ist ja Nintendo und die sind für mich als Gamer. Nee, also muss man auch klar zu sagen, sind sie einfach nicht mehr. Ich habe Trant irgendwie danach nach der Pressekonferenz gefragt, so, ey Trant, wie fandst du die? Und er hat kurz überlegt und dann hat er so gemeint, Hardcore-Gamer, lol, hier! Und hat dann so eine Arschabwischgeste gemacht, so weißt du, so hat Trant es empfunden und ich weiß genau, was er meint. Man darf es aber nicht sagen, weil es Nintendo ist, finde ich aber Quatsch. Die sind auch nicht mehr an uns als Hardcore-Gamer interessiert. Die wollen Reibach machen. Die wollen Minispielsammlung verkaufen. Die wollen, dass man da singt und tanzt. Die wollen, dass man mit der kleinen Schwester und mit der ganzen Familie den Kram spielt. Das Schlimmste. Naja. Ich glaube, diese Illusion ist auch nur noch bei wirklich Hardcore-Gamern dann gegeben, die noch diese Altlasten von ihrer Kindheit noch mittragen. Und die Altlasten. Es sind schon emotionale Altlasten, wenn du dann quasi wie die geprügelte Ehefrau immer wieder zurückgehst, aber trotzdem noch eine Nintendo Land-Klatsche ins Gesicht bekommst, anstatt ein nettes Wort. Aber mir hat es auch wirklich gefehlt, dass sie Ey, und wenn es halt alte, andere IPs sind, aber die sie vielleicht dann seit 8 Jahren nicht mehr benutzt haben. Mal, ja, oder, das wäre ja Pikmin gewesen. Oder, ja, also Pikmin ist ja... Oder mal tatsächlich mal eine neue IP, wo ich keinen fucking Mii sehen muss. Ja, es gab... Wann gab es das letzte Mal eine neue, richtige IP, die ich wirklich... Ja, Pikmin wären wir dann wieder tatsächlich. Und das ist fast schon 8, 9 Jahre her. Lustig, das war nämlich mein erster Gedanke so, dass ich dachte, als Pikmin als erstes gezeigt wurde, wow, wahrscheinlich werden wir in der ganzen Pressekonferenz nicht näher an eine neue, in Anführungszeichen, IP kommen, als mit Pikmin. Einfach nur, weil wir es seit 9 Jahren nicht mehr gesehen haben. Das ist viele schon alles. Kennen Pikmin noch. Ey, Pikmin ist auch super. Also ja, als sie mit Pikmin angefangen haben, ja. Weißt, also von den normalen. Ja, aber ich meine, okay, die haben jetzt nicht. Ja, aber die haben jetzt zumindest eine Chance, Pikmin quasi neu in Anführungszeichen zu entdecken im dritten Teil. Aber ich finde Pikmin echt cool. Ich habe mich auch sehr gefreut und ich dachte wirklich, ey, vielleicht gibt's ja jetzt wirklich mal so ein paar Sachen, die keiner auf dem Zettel hat. Und auch Luigi's Mansion 2. Natürlich ist das irgendwie nett, aber jetzt mal ganz ehrlich. Aber ich kenn's schon vom letzten Jahr her. Also genau, und es zieht auch einfach keinem mehr die Schuhe aus. So. Und da hätte ich mir gewünscht, dass sie so einen Knaller, also den ich bei Microsoft vermisse. Habe, das muss ich jetzt auch bei Nintendo sagen. Auch da habe ich das vermisst. Wo war der Knaller? Um da nochmal rein zu den 3DS, hatten wir jetzt bisher nicht gequatscht, gibt es aber auch nicht wirklich viel zu bereden. Eine Handvoll Titel wurden auch gezeigt. Nintendo hat zumindest. Eine Konferenz zu. Ja, genau. Die haben eine Handvoll Titel darauf hingewiesen. Wir haben noch später eine eigene Konferenz und zumindest auf der großen Konferenz wurden nochmal hier verdeutlicht, was wir dann noch da haben. Ich glaube, für die Leute, die noch 3DS-Titel dann in Aussicht haben, gibt es da durchaus ein bisschen was anderes. Das ist das Luigi's Mansion, was du erwähnt hast. Paper Mario bin ich eh immer ein großer Fan von. Ich freue mich persönlich auch auf, wie heißt das neue, Epic Mickey, wie heißt es auch? Power of Two. Das ist ja eine direkte Fortsetzung zu Castle of Illusion. Achso, nee, du meinst, glaube ich, Power of Two ist wirklich dieses Wii. Ich meine nicht das Wii-Ding, ich meine das 3DS-Ding. Ja, es auch irgendwas mit Illusion. Power of Illusion oder sowas. So heißt es. Auf jeden Fall. Es sind die Soundeffekte 1:1 vom Mega Drive dort drin. Ohne Scheiße, ich habe es gesehen und mir lief fast ein kleines Tränchen die Wangen runter, weil ich ja irgendwie, ich bin ein riesiger Castle of Illusion-Fan gewesen damals, wer Mega Drive hatte, der... Die besten Disney-Spiele auf Mega Drive. Absolut, muss man so sagen. Suck it, Nintendo-Fans. Auf dem Super Nintendo waren die Disney-Spiele nicht so gut wie auf Mega Drive. Nee, König der Löwen war geil. Aladdin, Hammer. Ja, egal, Aladdin auf jeden Fall. Castle of Illusion war super. Und als ich das gesehen habe für 3DS, da dachte ich, das ist aber schön. Vielleicht muss ich mir doch noch ein 3DS schnorren. Ja, eine Handvoll Geschichten, glaube ich. Hört ihr das, Nintendo? Bestimmt. Schnorren. Bestimmt. Bestimmt. Als wenn ich den Mist noch kaufe, ey. Endlich mal wieder eine Chance, das Ding mal wieder aufzuladen. Bei mir hatte 3DS mittlerweile leider hat sich zur PSP1 dann dort gesellt, die ich dann so selten dann anmache, dass wieder der Akku komplett leer ist und ich dann wieder alles neu einstellen muss. Ja. Was haben Sie noch gezeigt? Scribblenauts ja. Haben Sie dort gezeigt. Warte mal, ich habe hier auch noch die Liste. Dann haben Sie Tank Tank Tank gezeigt. Genau, das war von Namco Bandai, glaube ich. Genau, von Tank Tank Tank. Ich glaube schon. Konami Namco? Namco. Es ist Namco, glaube ich, gewesen. Genau. Ja. Dann Mass Effect für Wii U. Aber ich meine, so habe ich auch vor 10 Jahren gespielt. Tut mir leid. Dann gab es diesen ganz, ganz schlimmen Musik-Fitness-Part. Achso, schlimm. Mit den schlimmsten Selbst-Promo-Videos aller Zeiten. Und immer wenn ich diese Promo-Fressen sehe, denke ich mir, ey, setz doch mal einen normalen Spieler dahin. Weißt du, damit man euch glaubt, dass ihr Interesse daran habt. Damit ihr auch eure Zielgruppe kennt. Dann halt Paper Mario, dann gab es das Mario für den 3DS, Gerade drüber gequatscht. Also die Mario hier, die Mammon-Edition, auch die Ironie einigen wohl dort nicht bewusst war. Das fand ich sehr schön. Also ich weiß wirklich nicht, ob das da jemand mit so einem zynischen Augenzwinkern gemacht hat, aber einen Trailer zu zeigen, wo es in einem Mario-Spiel nur noch darum geht, ganz viel Münzen einzusammeln, hat mir sehr gefallen, diese Ironie. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich warte auf das goldene Nase-Power-Up. Also im Prinzip, bei dem Spiel. Es gibt ja diese YouTube-Videos hier, E3 in a nutshell und so. Mhm. Wenn man jetzt gesagt hätte, Nintendo PK in a nutshell, hättest du einfach nur diese 5 Sequenzen aus dem Mario Jump'n'Run, wie alle versuchen, ganz viel Goldmünzen einzusammeln. Hätte man zeigen können. Ach, war das sogar gar nicht das Spiel, oder? Chris. Was da nochmal dazu kommt. Dann gab's Lego City. Lego City, doch eins der interessanteren Ankündigungen, die es dort gegeben hat. Ja. Also dafür, dass man eigentlich als Gamer von den klassischen Lego-Spielen mittlerweile so die Nase wirklich voll hat, finde ich persönlich. Aber es hat sich ein bisschen totgeritten, eben das Lego, klassische Lego-Konzept. Das geht aber eben ein bisschen in eine andere Richtung mit dem GTA-Influx. Fandet ihr das aber auch generell komisch, auf einem Nintendo-PK? Batman als Beispiel im Hintergrund zu sehen? Also Batman, Ninja Gaiden und sowas. Ich, also ich, so. Es hat mich immer also noch ein bisschen... Ich fand's Es reißt ein bisschen heraus, wenn du dann einen Ninja Gaiden Trailer siehst, wo da Leute wirklich mit großen Blutsprichtern geschlachtet werden dann dort. Das war aber im letzten Jahr dann auch genau fast der gleiche Trailer, wurde dort gezeigt. Genau. Na, eben, du hattest zwischendurch allgemein eben bei dieser E3 diese leicht übergewalttätigen Spiele, und Nintendo hatte eben auch einfach, ohne die dann speziell herauszuheben oder zu erwähnen, die waren mit reingemixt. Da gab es dann eben einen Ninja Gaiden, da gab es ein Zombie U, was dazugehört. Ich meine, durch die Ankündigung alleine von Nintendo, dass sie jetzt auch einen klassischen Controller dort haben werden. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ja. Sieht genau aus wie der 360-Controller. Also mit der Ausnahme, dass die Knöpfe getauscht sind mit dem zweiten Stick, die Position. Genau, die Sticks sind auf gleicher Höhe. Also so ein Bastard aus PlayStation und Xbox-Controller quasi. Mit dem eigenen Steuerkreuz. Also Nintendo hat ja eigentlich auch mit so das beste Steuerkreuz. Ich habe ein bisschen Befürchtung, dass die Knöpfe durch die Position vielleicht nicht ganz so gut zu steuern oder zu drücken sein werden, weil ich kann leichter von dem Stick auf Knöpfe wechseln als andersrum. Absolut. Ja. Wieder zurück. Aber ich glaube, das eröffnet zumindest die Offenheit Nintendos für auch mal erwachsenere und gewalttätige Spiele in einem Zug, dass da die Möglichkeit da ist, da auch was hinzu. Ich wundere mich nicht mehr. Zum Glück ist es nicht mehr so, dass Nintendo so aktiv rausgehen muss und sagen muss, guck mal, wie erwachsen wir sind. Wir haben uns Resident Evil jetzt gesichert mit exklusiven Spielen. Hoho. Also so ist es nicht mehr. Lass die ihre Spiele dort machen, und ich werde auch tatsächlich, das habe ich auch schon vorab mal gesagt, wenn die Wii U da ist und ich mir eine dann holen sollte, bei Multiplattform-Titel kann ich da tatsächlich mal gucken, ist tatsächlich die Wii U-Version vielleicht besser? Da würde ich auch zur Wii U-Version greifen, weil durch den Controller bin ich da eben jetzt nicht mehr behindert, weil es nicht eben auf dieses Touchscreen umgestellt sein muss, weil ich auch einen richtigen zur Option habe. Mal sehen, was in der Richtung dort kommt. Was hatten wir noch? Es wurde, glaube ich, nicht bei der PK gezeigt, aber Platinum Games hat ein neues Wii U-Spiel gemacht. Da gab es auch so einen interessanten Trailer, so ein isometrisches Action-Spiel. PN100, ne? PN100, glaube ich, hieß es, ne? Wo du so als Horde, waren das Mini-Superhelden oder Mini-Leute dann dort? Ja, weiß ich, vielleicht waren es aber auch mies. Ich weiß nicht, man konnte es echt schlecht sagen. Ne? Es war so ganz viele kleine Leute, die dann zusammengekommen sind, und da waren irgendwelche Aliens, die so wie heißt es mit den großen Insekten, die Erde überfallen, das Spiel. Defense Force 3. Das wäre geil. Ja. Was? Gab's? Gibt's? Wie? Es gab eine Vita-Version jetzt unter anderem. Ach. Vita. Warte doch mal. Ich muss mir das nochmal genau alles durchlesen, weil ich glaube, also es hieß Earth Defense Force 3, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob es nur für Vita kam oder auch für PlayStation 3 auch. Oh Mann, das wäre geil. Aber da müssen wir nochmal genauer gucken. Auf jeden Fall. Habe ich jetzt gerade aber auch erst gesehen, deswegen konnte ich mich noch nicht da reinlesen. Bist ja großer Earth Defense Force Fan, ne? Ja, absolut. Ja. In dem Zusammenhang, mich hat es ein bisschen daran erinnert. Hat natürlich jetzt nicht, sah nicht nach einem typischen Platinum-Game-Spiel aus, ne, von wegen Bayonetta oder Metal Gear Solid Revengeance, was du jetzt dann auch aktuell da hast. Könnte interessant sein, weil Platinum-Games machen immer an sich gute Spiele. Egal, auch meistens sehr eigenwillige Spiele. Vielleicht hat es ja einen ähnlichen Effekt wie Beautiful Joe damals. Ne? Warum nicht Bayonetta 2? Ich glaube, so lange überlebt Sega nicht, dass da ein Bayonetta 2 kommen könnte. Ja, dann halt nicht für Sega, für irgendwie, dann soll jemand anders die IP Ich habe die Befürchtung, dass die dann, was weiß ich, sich Sponsoren dann holen, Platinum Games, und einem anderen Publisher gehen, dann wird, was weiß ich, die McDonald's Mayonetta oder so. Die Mayonetta. Dann draus. Ne, die man mit, also die Beine werden dann im M Design dort. Mayonetta, sehr lustig. Ja. Das könnte auch der Name sein von so einer ganz, ganz alten Frau, die Pommes macht. Die Mayonetta. Mayonetta. Oh ja. Für dich mache ich noch eine Portion fertig. Eine extra Portion Mayonnaise. Ja. Übrigens, lustig, ich lese jetzt gerade, dass jemand bei Ubisoft angedeutet hat, dass Zombie U für die Wii U möglicherweise auch auf anderen Plattformen erscheinen kann, durch Smart Glass für Microsoft und die Vita-Konnektivität der PS3. Das wäre jetzt auch echt ein harter Schlag für Nintendo, wenn ihnen dieser vermeintlich noch Exklusivtitel jetzt auch quasi weggeschnappt werden würde. Das wäre jetzt nicht so toll. Gerade jetzt lese ich es, lustig. Dann kommt sie doch nicht in mein Haus. Could eventually come to other platforms. Ja. Wofür brauche ich die Vita? Also sollten wir mal kurz zusammenfassen. Ich brauche die Vita oder die Vita, nicht die Wii U. Die Wii U, meine ich. Verzeih bitte. Ich weiß es auch nicht, wofür ich die persönlich jetzt dann da mir ins Haus holen wollte. Ich habe mir tatsächlich die Wii zum Launch dann dazu geholt, trotz aller Knappheit und so weiter, weil ich dann Zelda spielen wollte. Aber ich habe echt tatsächlich jetzt keinen Drang, mir eine Wii U zum ersten Tag dann dort reinzuholen. Vielleicht irgendwann, wenn es tatsächlich mal runtergesetzt wird. Mario Kart gibt es nicht. Oder? Ich hab Mario Kart keine Sekunde angefasst, seitdem ich es mir gekauft habe. Mario Kart gibt's nicht. Ja, habe ich ja nichts anderes behauptet. Ja, ich habe gegeben, ne? Weißt du warum? weil ich bis 5 Uhr geblockt habe. Live-Blogging. Vielleicht, weil deine Geschichten so langweilig sind. Ach so, meine eigenen Geschichten. Ja. Oh, nee, du weißt ja auch, was du sagen wirst. Ja, als ich weiß jetzt schon, dass ich mich in 3 Minuten langweilen werde selbst. aber es gibt halt nichts. Also ich meine, nee, Nintendo Land. Zombie U wäre was. Aber wenn ich wüsste, dass es dann auch für andere Konsolen kommt, nö, dann nicht. Batman werde ich auch nicht immer spielen, Far Cry auch nicht. Also Far Cry 3 dann nicht nochmal wahrscheinlich. Da wirst du auch eh die Konsole nehmen, wo du dann deine ganzen Kumpel in der Friendslist hast, um den Multiplayer zu machen, wozu auf Wii U spielen. Eben. Also was bringt es dann, dann dort aus? Ey, vielleicht kommt tatsächlich noch irgendwas Interessantes in den nächsten Monaten und auch in Richtung Tokyo Game Show dort hinaus, was das Line-Up jetzt dort angeht. Was bisher präsentiert wurde, für mich als Gamer sehe ich keinen Anlass, mir eine Wii U im ersten Monat gleich dann zu kaufen. Und auch selbst tatsächlich, wenn die jetzt ein neues Zelda ankündigen, weiß ich auch noch nicht, ob ich dieses Zelda jetzt direkt zum ersten Mal gleich sofort dann spielen muss. Ja. Ich hab noch meinen Spaß gehabt mit dem letzten Wii-Zelda, aber das ist auch so ein Ding, das hätte ich auch mal locker mal in den Stapel packen können, mal 6 Monate später spielen. Ich habe dann nicht mehr den Drang, jedes Nintendo-Spiel sofort auszupacken. Und dann, also ich habe sehr viel Spaß mit Metroid Prime 2 tatsächlich gerade, ja, auch wenn das vor 8 Jahren rausgekommen ist. Ich wollte sagen, ganz taufrisch ist es nicht, aber, nee, aber es waren noch geile Metroid-Spiele. Es waren noch geile Metroid-Spiele. Ich habe tatsächlich relativ viel Wii gespielt in den letzten Monaten, aber das sind tatsächlich dann auch nur alte GameCube- und Wii-Titel, die ich dann nachgeholt habe, ja, wo ich die dann lange Zeit nicht mehr gespielt habe. Ich glaube, vielleicht wird es darauf hinausgehen, alle so 10 Jahre mal eine Nintendo-Konsole holen und da haben sich mal für ein paar Monate interessante Titel angesammelt, die du mal abarbeiten kannst. Ne? Und da brauchst du dich mit dem ganzen Schmodder ja, eigentlich dann nicht mehr beschäftigen. Aber stimmt. Also in einem Jahr kommen mir jetzt aktuell 3. Vielleicht. 3 vielleicht Wii-Spiele. 3 vielleicht Wii-Spiele, die irgendwie gerade interessant sind. In einem Jahr. Super hartes Metall anscheinend gemachte Autos. Also nicht Zombie U, nicht Wii U, sondern halt jetzt gerade bei Wii kommen ja auch nur 3. Achso, ach, ja, stimmt, es kommt überhaupt noch was für die Wii selbst? Die ist ja jetzt so. Aber Smash Bros. Zum Beispiel, wenn sie doch wissen, dass PlayStation Smash Bros. Don ankündigt, dann bastelt doch zumindest einen kleinen Trailer, wie ein Smash Bros. Aussehen könnte auf der Wii U. Weißt du, ein Smash Bros. In HD. Macht das doch wenigstens und sagt, ey, das ist ein Prototyp, den wir gerade noch entwickeln. Aber hier schon mal ein erster Blick. Ich sag vielleicht mal spekulativ, Tokyo Game Show, das Spiel, das Retro macht, ist Smash Bros. Neues Smash Bros. Für die Wii U. Könnte durchaus sein. Und alle so, irgendwo gibt's dann den im Game One Forum den einen Nintendo-Fan, der jetzt jubelt und sich freut. Nein, das werden sich, glaube ich. Es werden viele. Smash Bros. Ist doch eine dicke IP. Ja, ich wollte gerade sagen, es werden sich schon mehr. Größer, als ich das in diesem gedacht hätte. In diesem Zimmer wird sich jedenfalls die Freude ein bisschen in Grenzen halten. Und das ist ein sehr eingeschränkter Bereich. Aber ich sage ja nur, es wäre vielleicht, mal spannender, nicht immer auf Nummer sicher zu gehen. Das gilt für Nintendo genauso wie für jeden anderen Publisher. Ja. Immer quasi dieselben, sich an dieselben fetten Milchkühe zu halten, ist dann irgendwann nicht mehr so wahnsinnig originell. So wie jetzt auch ein Halo 4 ist ja auch nicht originell, will ich ja auch absolut nicht behaupten. Ja. Aber das ist halt irgendwie eben so ein Innovationsmangelvorwurf, den kann man einfach mittlerweile auch in Richtung Nintendo geben. Und da muss man jetzt nicht irgendwie sich künstlich aufregen. Ist halt die harte Realität gerade. Weil Nintendo ist symptomatisch dafür, da können wir auch einmal ein bisschen diese aktuelle E3, die ja jetzt per se fast schon vorbei ist, auch resümieren. Ich glaub, da kommt nicht mehr viel. Da kommt eh nicht mehr Großes viel. Ich glaube, die anderen Publisher haben sich ja eh mit Ausnahme von EA und Ubisoft jetzt dazu begeben, vorab ihre Trailer schon mal zu zeigen, teilweise sogar gar nicht aufzutauchen wie Sega, wie da die Situation aussieht, ist eh auch noch komplett im Unklaren. Und ich betone es nochmal für mich als Gamer, jetzt unabhängig hier von wegen Journalismus und dies und da für den Beruf da was machen, die E3, die Hoffnung, die man sich in so eine Messe von wegen Innovation und Hardware und sowas da reinsetzt, ich glaube, man wird dann immer Opfer der eigenen Vorfreude. Denn da ist man darf einfach nicht mehr in solche Sachen reingehen, um sich dann der Enttäuschung auszusetzen, sondern einfach lieber spielen und weniger Vorfreuden, dann kannst du auch nicht enttäuscht sein. Es klingt unfassbar traurig als Leiter für kommende Messen. Ja. Ich würde es nicht ganz so kritisch sehen, aber ich glaube aber auch, dass man sich nicht die. Selbst wenn, also bei mir ist es so, selbst wenn ein Spiel kommt, dann plötzlich, dass ich Lust hätte, bin ich nicht mehr so gehypt davon. Also so von diesen alten Marken, die immer wieder aufgekocht werden. Ich habe Halo gesehen, fand es ganz geil. Gears fand ich auch ganz gut, obwohl ich riesiger Gears-Fan bin. Ich habe selbst für mich gedacht, dass ich gehypter wäre, wenn es dann plötzlich auftaucht. Das ist wie Weißt du, so, du hast zum Beispiel nächste Woche, wenn es jeden Tag Eiscreme gibt, genau, ne? Du hast zum Beispiel auch, dass so eine kurze Zeit zwischen 3 und Judgment ist. So, es ist halt für mich, ich hätte eigentlich noch ein bisschen Zeit für Teil 3. So, dann würde ich gerne noch ein bisschen auskosten. Mir war es auch generell zu viel Kinect, zu viel von diesem ganzen Casual-Scheiß, aber das ist halt meine eigene Perspektive darauf. Es gibt ja genug Leute, die genau das interessiert. Und generell, der Gewinner der Konferenzen ist in meinen Augen Sony, so Ubisoft. Der Einäugige unter den Blinden. Genau, es ist halt wirklich der Einäugige unter den Blinden. Und Ubisoft hatte auch eine nette Konferenz. Watch Dogs ist jetzt nicht ganz das krasseste Spiel, das ich jetzt für mich persönlich gerne hätte. Deswegen ist Ubisoft nicht der Gewinner dieser ganzen Konferenzen. Ich fand es aber sehr interessant, wie Ubisoft ihre eigene Konferenz relativ nicht klein abgefeiert, aber das Ubisoft war immer da. Also du warst auf Microsoft-Konferenz, das ist Ubisoft-Spiele. Weißt du, also Ubisoft, irgendwann hat mich genervt. Irgendwann war ich genervt davon, bei der vierten Konferenz, Nintendo war die vierte Konferz, oder auch schon bei der dritten. Und da gibt es dort den Ubisoft-Blog mit Yves Guillemot. Und dann gibt es da auch wieder einen Ubisoft-Blog und du denkst dir so, ey, das kann doch nicht sein. So, es kann nicht sein, dass Ubisoft bei allen drei Publishern die Hälfte der Show eigentlich mitmacht. So, das ist natürlich ein gutes Zeichen für Ubisoft, ja, massig PR, so. Aber für mich war es langweilig. Noch ein Assassin's Creed auf Vita, ein Assassin's Creed auf Wii U und immer quasi das Gleiche zu sehen. Es gab diese Bootfahrsequenz. Die fand ich, ganz ehrlich, ich mag kein Assassin's Creed, aber das Bootfahren fand ich super, weil es mich an Pirates erinnert hat. Ja, es war ja auch super gemacht, aber ich dachte mir so, okay, jetzt 8 Minuten mit diesem Boot fahren. Das hätte man auch mal kurz, 1,5 Minuten erklären können, weil ich 25 Minuten davor auch schon Assassin's Creed gesehen habe. Zwar nicht genau das, aber andere Szenen aus Assassin's Creed. Und dass dann Sachen auf der Strecke bleiben, wie eben Zombie U, wo ich auch gerne Gameplay gesehen hätte. Sie haben ja Gameplay da. Sie haben auf der Messe Gameplay, das man hätte zeigen können. Mhm. Hätte man da auch zeigen können. So, und dann hätte man eine eigene Marke aufbauen können. Wäre natürlich auch wieder Ubisoft, aber wäre dann zumindest ein anderes Spiel. Und bei Microsoft das Gleiche. Hätte ich mir auch halt, wie gesagt, Gears weitaus länger gewünscht, mehr Gameplay oder generell mit Gameplay. Forza auch mit einem Gameplay zu sehen. Und ich war enttäuscht davon, dass es wenig Gameplay gab, und wenn es Gameplay gab, war es zu viel. Also sie haben nicht die Balance gefunden zwischen zu dem Spiel müssten wir jetzt Gameplay zeigen oder mehr als 5 Sekunden Gameplay, und zu einem Call of Duty brauche ich nicht am Ende einer Microsoft-Veranstaltung. Ich weiß nicht, was es, vielleicht hat es Activision auch eingekauft, keine Ahnung, aber da brauche ich keine 15 Minuten Call of Duty, weil dann kann ich auch Call of Duty Modern Warfare 2 reinwerfen oder Black Ops 2 Modern Warfare 3, kann ich fast exakt das gleiche Spiel. Das ist auch sehr, sehr kontraproduktiv eben dem eigentlichen Gefühl, was sie vermitteln wollen, so von wegen hier Panik und Rasanz und was auch immer die Spieler dann darstellen wollen, und stattdessen hast du okay, beim Zugucken. Gefecht. Und denkst du, okay, nein, ich will jetzt, zeigt mir einen Trailer, redet eine Minute darüber und dann ist gut. So, dann ist aber auch wirklich Schluss. Und zeigt mir dafür halt geilen Scheiß, zeigt mir neuen Scheiß. Und lasst nicht diesen Nike-Typen 25 Minuten lang, gefühlte 80 Minuten, darüber reden, wie geil Nike ist. So, Ich hab Nike Plus an meinem iPod gehabt, da konnte ich dann zählen, wie lange ich gejoggt habe damit. Also, Runtastic ist ja aber schon ein bisschen besser, aber fernab davon. Weißt du, also alles, was dieser Nike-Typ erzählt hat, der hat einen ganz, ganz undankbaren Job. Mhm. So, weil es hat eigentlich fast keinen interessiert, der dann irgendwie da vor dem Stream saß. Weißt du, und es war einfach, okay, wir haben eine Partnerschaft mit Nike, Punkt. So. War natürlich auch sehr, sehr viel auf die Staaten ausgelegt, mit dem ganzen HBO-Zeug, mit ESPN. Bräuchte man halt hier noch vernünftige Abo-Systeme, wie man es selbst auch empfangen kann. Mhm. Dann wäre es wieder cool, das Ganze zu haben. Bei Sony, wie gesagt, ich für mich ist Sony der Gewinner der Konferenz. Aufgrund der Spiele, nicht aufgrund der Hardware-Sachen, die sie vorgestellt hätten, sondern einfach nur aufgrund der Spiele Sony, dann Microsoft und dann Nintendo. Ich sag mal, Nintendo waren die Besten. Einfach um, nee. Ich glaube, das kann ich auch nicht wirklich zusehen. Nee, ich will mich da auch nicht weit darüber auslassen jetzt. Im Endeffekt, wenn ich berufsmäßig nicht dazu dann quasi verpflichtet wäre, mir dann persönlich dann Gedanken über alles zu machen und diese ganze Vorfreude dann dort zu schüren, würde ich tatsächlich fast schon in den Media E3 sonst was Blackout gehen und lieber mich tatsächlich nur auf die Spiele konzentrieren, wenn sie rauskommen, wenn sie dann da sind, weil ich spiele immer noch sehr, sehr gerne. Es ist immer noch mein liebstes Unterhaltungsmedium vor Film und Musik und allem drum und dran. Und ich will mir das ungern madig machen durch die eigene Erwartungshaltung, die so hoch gebaut dann ist, dass man irgendwie enttäuscht mit der Zukunft ist. Das will ich eigentlich nicht haben. Ich will lieber nur spielen. Mensch der Welt. Das ist ganz traurig, ne? Ja, echt so. Ich will nicht über die Zukunft enttäuscht sein. Ja, aber es ist doch eigentlich auch schön, dass wir noch so eine Erwartungshaltung haben. Also, dass für uns die E3 noch echt so einen kleinen Event-Charakter hat. Ja. Ich finde das eigentlich total cool. Und also, gerade das will ich mir schon bewahren. Und deswegen ist man dann natürlich am Ende doch sehr enttäuscht, wenn sich, das ist halt wie bei einer WM, wenn man bei der Vorrunde rausfliegt, so, wer weiß, wie es jetzt laufen wird. Du hast gar keine Ahnung vom Fußball. Ja, aber ich weiß trotzdem, wie groß die Enttäuschung ist, wenn man bei der Vorrunde rausfliegt, du Affengesicht. Und weißt du, und das ist ja eigentlich doch schön, wenn man irgendwas hat, auf das man sich freut und da irgendwie, so wie wir, weißt du, wie zu sechs vom Fernseher sitzt und live bloggt und über alles sich sofort per Twitter austauschen will und sowas. Aber wenn dann halt so ganz laue Luftnummern kommen, dann ist man natürlich enttäuscht. Aber im Prinzip, Gregor, hast du recht, was eigentlich zählt, ist das fertige Spiel, was man dann da hat und an dem man dann hoffentlich auch viel Spaß hat. Und der ganze Marketing-Wahnsinn im Vorfeld drumherum ist ja eigentlich nicht ausschlaggebend, oder sollte es zumindest nicht sein. Nee, ich habe das jetzt auch nur so ausgeführt, weil im Endeffekt, glaube ich, sollte allen auch klar sein, dass eine E3-Präsentation, wie immer man sie dann auch als enttäuschend empfunden haben kann, sich jetzt nicht negativ darauf auswirken sollte, dass man Bock auf Spiele hat. Weil ich glaube, Spiele per se und welche immer Art von Spiel man dann auch mag, man kann sehr viel Spaß damit haben und Vorfreude ist nicht gleich damit, dass du dann dich richtig da nochmal ausleben kannst innerhalb der Games. Ne? Eine schlechte E3 wird mir nicht meine Spiele madig machen, die ich jetzt spiele oder in zwei Monaten spielen werde. Nein, das ist ja klar. Aber hattest du nicht das Gefühl, dass bei den E3s in den letzten Jahren, dass du noch mehr von so kleineren Geheimtipps so am Wegesrand noch mitgekriegt hast? Also, nee, nicht mehr wirklich. Ich kann mich erinnern, so in den letzten Jahren, es gab irgendwie immer so ein, zwei Sachen, die niemand so richtig auf dem Zettel hatte, aber sobald du davon gehört hast oder einen Trailer gesehen hast, dann ging das so rum, so wie so stille Post. Ey, sag mal, ja, ich weiß, Call of Duty und so bla bla bla, aber hast du schon von dem gehört? Guck dir das mal an, das sieht richtig geil aus. Und dann haben sich so Sleeper-Hits entwickelt und ich habe, vielleicht ist es auch nur ein falsches subjektives Gefühl, aber mir kommt es so vor, als wäre das in diesem Jahr so wenig wie nie. Also vielleicht gab es die auf der E3 diesmal nicht, diese kleineren Sachen. Vielleicht wurden die auch einfach nur nicht gezeigt oder es hat keiner darüber berichtet. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass noch viel mehr als davor wirklich der Fokus echt auf diesen ganzen großen Megaproduktionen und auf den Studios dahinter mit entsprechend viel Geld liegt. Und das finde ich ein bisschen schade. Also vielleicht wäre uns das gar nicht alles so sauer aufgestoßen, was wir jetzt kritisiert haben, wenn wir noch so 3-4 kleine Underground-Perlen entdeckt haben. So, weißt du, du kennst auch so Spiele, die siehst du siehst einen Trailer nach 30 Sekunden und denkst so, Alter, das ist ja geil. Das ist ja super. Was ich ganz gut fand, das war gestern Abend, das nachgefolgt wird im Dienstagsblog, habe ich glaube ich um 20:05 oder sowas gepostet. Lucius, also Lucius. Ach, das ist auch wie das Omen. Genau. Ich habe keine Ahnung davon. Wo du das Kind dann dort spielst. Ich habe mich jetzt auch gestern nicht großartig damit beschäftigen können. Ja, umgehauen hat es mich auch nicht, aber das war eine dieser Sachen, vielleicht mal ein etwas anderer Weg. Ja, so, da hatte ich den Trailer aber auch schon ein bisschen vor ein paar Wochen schon gesehen. Ah, okay. Ja, also es war jetzt keine neue Ankündigung, aber ich glaube, also es passt auf jeden Fall in die Schiene rein, die du gerade erwähnt hast, Wolf, dass das, erklär mal, worum es kurz geht, dort in die Schiene rein, dass man davon überrascht sein kann. Ich weiß noch nicht mal so genau, worum es geht. Also der Trailer zeigt quasi eine Familie, die irgendwie auf einem Landhaus sitzt und einer ihrer Angestellten springt aus dem Fenster. Dann einer der Angestellten verbrennt sich, steht in der Küche und auf einmal fängt sein Gesicht Feuer. Mhm. Herdunfall. Und spontane Selbstentzündung. und so weiter und so fort. Also es passieren sehr, sehr viele Dinge und immer wieder dazwischen ist ein kleiner Junge geschnitten. Ein kleiner Junge, der heißt Lucius. Und der wird immer quasi als Schnittbild dazwischen geworfen. Und du hörst dann auch wieder Stimmen auf dem Off. Halt so, ja, ein bisschen auf Grusel gemachtes ist ab 18. Punkt. Ja. Also es erinnert auf jeden Fall sehr stark an das Omen. Das Omen fasst es schon sehr gut zusammen. Also die Grundidee, jeder das Omen kennt. Die Grundidee daraus, beim Omen ist es ja, dass ein Sollen Kind... Sie es googeln? ein kleines Kind ist die Wiedergeburt des Teufels. Der kleine Damien. Der kleine Damien, der später zum Präsidenten, glaube ich, wird im dritten, oder? Ja, nee, Berater des Präsidenten. Ja, genau. Der zweite Omen war echt der beste. Ja? Als er so jugendlich ist. Die ersten beiden fand ich beide sehr gut. Trotz Sam Neill war der nicht ganz so gut wie die ersten beiden, der dritte. Ja, das stimmt. Aber wenn du ein Spiel mit einem Hauptcharakter nimmst, der eigentlich ein Junge, der ist, der per se böse ist, und das Spielprinzip daraus besteht, dort böse Dinge anzustellen und Leute in den Selbstmord zu treiben, ohne dass du erwischt wirst, das ist wieder so eine lustige, lustige ist das falsche Wort, eine interessante und clevere Idee, da nochmal gameplay-technisch was rauszuholen, aus einem Adventure oder was auch immer das im Endeffekt dann sein wird, was es bisher nicht gab. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass du es verhindern willst, weil du eigentlich gar nicht böse sein möchtest, aber also, dein zweites Ich ist es will. Vielleicht bist du schizophren und dann steuerst du nur die gute Seite des Jungen, aber manchmal übernimmt dann die böse zwischendurch drin und der musst du dann gegenüber kämpfen mit Quicktime-Events. Nur Quicktime-Events, überall Quicktime-Events. Ja. Wir reden aber auch schon fast in 4,5 Stunden jetzt. Ja, ungefähr gefühlt. Vor der Umstellung wären es 4,5 gewesen, jetzt sind es 2. Es fühlt sich so an, als hätten wir vor der E3 schon angefangen zu reden und sind immer noch dabei. Wir haben seit gestern auch nicht aufgehört eigentlich. Nee, echt. Also ganz kurz. Ein Labermarathon. Spielemesse? Was würdest du sagen, ganz schnell? Zur E3 insgesamt, oder was? Ja, Spielemesse. Habe ich ja eigentlich quasi schon getan. Ja, okay, also nochmal kurz. Ich freue mich jedes Jahr auf die E3 und ich freue mich auch, dass ich mich noch auf was freuen kann, aber ich war dieses Jahr einfach enttäuscht. Für mich haben die Knaller gefehlt, für mich haben die Innovationen gefehlt. Ich finde es sehr traurig, dass diesmal diese ganzen Leute, die sich immer sofort reflexartig nach jedem Jahr drüber auslassen, wie scheiße die E3 ist und wie langweilig und nichts Neues gesehen, immer derselbe Kack, casual, heul, dass sie dieses Jahr recht haben, großteilig. Also das nervt mich persönlich. Und ich bin schon ernüchtert, aber ich glaube, in 2 Tagen ist das irgendwie auch alles Schnee von gestern und so wie du es siehst, Gregor, ich freue mich auf die nächste E3 dann schon mal in 2 Tagen. Genau, man kann sich quasi jetzt schon auf die nächste E3 freuen. Ich freue mich auch auf die Wii U, wenn sie denn da ist, um endlich mal zu sehen, was das Ding jetzt nun wirklich kann und ob ich mir das echt holen muss, weil ich sonst die Zukunft verpasse oder eben nicht. Ich freue mich auch auf weiterhin meine PS3 und meine Xbox 360 und die Spiele, die ich da jetzt gerade habe. Ich habe mir nur gehofft, dass wir jetzt alle zusammen einen Ausblick in die Zukunft werfen und den hat es absolut nicht gegeben. Also ich habe so das Gefühl, dass jeder sehr, sehr irgendwie im Jetzt verhaftet ist und keiner so richtig die Eier hat, mal wirklich zu sagen, so pass auf Leute, das wird übrigens in 2 Jahren, wird euch das die Ohren nach hinten blasen. So krass sind wir hier drauf. Hat es nicht gegeben von keinem und von daher bin ich ein bisschen enttäuscht, aber ey, mein Gott, was soll's. Dafür wird vielleicht die nächste E3. Seht ihr wirklich einfach nur sagen müssen, hey, das, was ihr jetzt seht, so, ihr habt jetzt einen Einblick, 15 Sekunden in das, was wir planen, was wir in 4 Jahren auf den Markt werfen werden. So, hier ist eine Technik-Demo. Das ganze Ding ist jetzt gerade gerendert, aber in 4 Jahren wollen wir, dass es so aussieht in Echtzeit, so dass ihr das so genau spielen könnt. Und da arbeiten wir gerade auf hin. Unsere Konsole wird darauf ausgelegt sein. Punkt. So, zeigen Sie 20 Sekunden Film und jeder wäre glücklich gewesen. So, weißt du, also so, das fehlte mir auch so ein bisschen, so diese Stagnation, würde ich fast sagen, die da gerade ein bisschen zu spüren ist. Du siehst halt, dass 1-2 Firmen versuchen, aber auch nur im kleinen Maße auszubrechen und neue Dinge zu versuchen. Aber generell wird sich da sehr, sehr viel auf Altes... Weißt du, das Ding ist vielleicht, dass diese Sachen durchaus... Irgendjemand muss auch an was Neuem dort arbeiten, dadurch, dass die neue Hardware von Sony und von Microsoft noch nicht eben der Öffentlichkeit vorgestellt werden kann, dass das noch dort beheimatet ist. Und du, jetzt wo wir wirklich im letzten Zyklus der PS3 und der Xbox 360 sind... Ja, auch gesagt hast. Das werden wir im nächsten Jahr wahrscheinlich auch sagen, wenn wir über Modern Warfare 4 reden. Dass da jetzt nochmal die Franchises zu Ende recycelt werden. Dann hast du dein Black Ops 2 und Assassin's Creed 3 und das und das und das und das und das. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist dann wie bei Medal of Honor, weil auf der neuen PlayStation und Xbox fängt es einfach bei neuem an. Achso, das ist ja unser Reboot. Das Gears of War nennt es jetzt einfach. Und dann stimmt, die lassen dann einfach auch nicht nur die Zahlen, sondern auch die Untertitel weg. Ne? Und dann heißt alles dann Medal of Honor, jedes Spiel und jedes heißt Call of Duty. Ja. Medal of Honor war ich auch ein bisschen. Ich möchte sagen, aber fand ich nicht so geil. Originelle Idee, so Medal of Honor mit dem Linkin Park Trailer. Habe ich noch nie gesehen, seit 2010. So. Ja. Oh, einer der Punkte. Es tut mir leid, aber Wolf macht sich ja gerne darüber lustig. Was angefangen hatte bei Gears mit Mad World als Hintergrund und dann immer wieder mit dieser Zombie-Insel, wo es weitergeführt ist, kommt immer wieder traurige Musik. Moment, ich mache mich nicht immer lustig. Nicht, aber es ist uns aufgefallen. Das ist uns aufgefallen. Genau, es ist aufgefallen und irgendwann ist es natürlich nicht mehr so originell, wenn der Zehnte das macht. Und Sebastian Johansen, also unser Lieblingscutter, kam rein und meinte so, hey, Transformers-Trailer gesehen. Und dann, ja, okay, lass uns den Transformers-Trailer mal angucken. Von der Sebastian und sein scheiß Transformer so. Ja, aber ich finde es doch super, dass er so an so einer Sache ist. Ja, und es ist immer verteilt. Aber gerade Transformers. Ja, genau, das ist halt das Ding, so das Generischste von allem. und dann ist da halt dieser Transformers und du denkst, okay, die haben halt die Figuren aus Gears of War ausgetauscht für Transformers-Figuren. Das ist leise, langsame Musik, so Bumblebee, fast sterben, Motoröl verlierend, auf den Armen von Optimus Prime. Herzzerreißend. Das hätte auch wirklich Mad World sein können. Genau, es hätte Mad World sein können. Es hätte einen Charter-Trailer, wo irgendwie Sally getragen wird von Drake. Und dann so, ey, geil, oder? Ja, und er so, nee, das ist generischer Scheiß. Und genau in dem Monat, oder in diesem Moment, wo diese Marken, die ohne Liebe gerade nachproduziert werden, auf genau diese Musik setzen, auf langsame Schnitte, kommt dann halt zum Beispiel ein Gears-Trailer oder ein Horizon-Trailer oder auch ein Last of Us-Trailer mit harter Mucke wieder schnell geschnitten. Genau das Gegenteil fand ich sehr, sehr lustig. Einfach nur als so die letzten 3 Jahre waren es immer diese, oh, das ist so sentimental, das Spiel, das will Gefühle vermitteln. Und jetzt ging es wieder auf die Fresse. Und diese 0815 Hollywood-Blockbuster-Titel wie ein Transformers, die dann halt einfach da sind, weil sie Geld generieren, weil ein Film dahinter steckt, der irgendwie Milliarden Euro abwirft. Die setzen quasi auf das, was vor 2 Jahren cool war bei anderen Spielen. Fand ich sehr nett. Fand ich sehr lustig. Ja. Nicht so lustig wie Miyamoto, aber lustig. Aber wer ist schon so lustig wie Miyamoto? Das, denke ich, sollte es eigentlich auch zu unserem... Ich fiel gerade ein, wo wir bei lustig aus dem Japan sind. Eine Sache noch. Wisst ihr noch bei der Microsoft-Konferenz, als die beiden Resident Evil-Producer auf die Bühne kamen? Ja, hi, I'm Resident Evil. Ey, die sahen aus, als hätte ich jemand beim Kacken erschreckt. Wirklich, guckt euch doch mal Screenshots von denen an. Wirklich so mit völlig starrer Miene und leichten Blass. Irgendwie, wirklich, als hätten die beim Kacken Geist gesehen. Fällt mir gerade ein, wo ich an Miyamoto denke. So, den Geist von Miyamoto beim Kacken. Du hattest auch das Miyamoto-Bild gepostet, oder? Bei Twitter. Das war nicht sehr lustig. Ja, ist ein super Bild. Das ist auch mein Bild der Messe. Also, aber wenigstens er hatte noch Spaß. Ja, das ist schön. Wie gesagt, also das ist so mein Highlight fernab von Spielen. Ein bisschen, Miyamoto. Ja. Auf jeden Fall. Immer. Als er diese Pikmin-Figur rausholt, das war schon lustig. Er hatte so viel Freude daran. Pikmin. Und dann will er sie reinwerfen und sagt, haha, verarscht. Ha, und dann im Prinzip, du hast geschrieben, waren doch alle seine Bitch. Also ja. So, oh ja, doch nicht. Miyamoto wirft ein Stöckchen und alle rennen ihm hinterher. Ja. Er hat es einfach in der Hand. Gut, und dann beenden wir eben mit Japanern mit Kack. Ach übrigens. Fresse oder Messe? Fresse? Fresse, nein. Mit Fresse, Fritze. Mit Gesicht wie beim erschreckt worden beim Kacken sein. wollen wir... Wie kommst du da drauf? Ich dachte irgendwie dran. Wie stellst du dir denn jemanden vor, den wir erschrecken? Beenden wir... Naja, schau mal vor, du sitzt schön Podcast auf dem Thron, einmal. Denkst an nichts Böses und auf einmal reißt jemand die Tür auf mit so einer Werwolfsmaske. Du dich ja nicht erschreckst, ey. Und da musst du 3 Sekunden später raus auf die Bühne und dann hast du jetzt präsentier mal Resident Evil. Also, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Vielleicht waren die ja so erschrocken, weil das Spiel so aufregend und gruselig war. Ne? Ja. Und sie sind selbst noch erschrocken davor. Die Stimme von Leon also in Resident Evil ist übrigens einer meiner Lieblingsdeutschen Synchronsprecher. Habe ich im Trailer erfahren. Also im deutschen Synchro-Trailer. Genau. Das ist die Stimme von Soap McTavish aus Modern Warfare. Wie heißt denn der Schauspieler? Shea irgendwas. Guevara? Shea Guevara, nein. Michael Shea. Shea war's. Michael Shea. Shea war? Ich werde es herausfinden und ein Interview mit ihm darüber führen. Ja, also damit... Wie sein Name ausgesprochen wird. Vielleicht klappt es ja jetzt. Damit kommen wir auch zum Ende des... E3 2000. Schon? Haben wir nicht nur schon? 2,5 Stunden oder was gelabert? Wie lange haben wir? Nee, knapp über 2 Stunden haben wir gelabert. Oh Mann, ey. Gregor, Alter. Kannst du mal... Ja, aber dafür, dass du es gestern das ausfallen lassen hast, Wolf, dann... Ich hab's ausfallen lassen, ey. Du erinnerst dich, dass wir 7 Stunden Megadreh hatten und erst um 6 wieder hier waren? Ich weiß. Michael Che Koch. Oder Michael Che Koch. Che. Oder heißt er Chekhov? Nee, Che Koch. Koch, wie einer mit einer Kochmütze. Che Koch. C-H-E. Michael minus C-H-E, Leerzeichen Koch. Michaelsche. Ich bin das Michaelsche. Er hat gesprochen bei Uncharted 3. Wen? Aber Kata. Ich glaube, dass was? Unser persönliches Involvement und die Länge South dieses Cutters. Habt ihr darüber geredet? Ja. ausgeglichen hat, dass wir heute dann nochmal über 2 Stunden zusammengequatscht haben. Ich bedanke mich. Cleric, Fighter, Paladin, Wolf, Jude. Mage, Jude. Ja, und die Klassen bei South Park. Super ist das. Ja. Vielleicht kriegt ihr bessere Preise. Ja, bestimmt. Was? Was? Plus ja, eins, mehr Gold. Ja, plus eins Beschneidung. Ja, warum ist nicht geschnitten in Deutschland? Beschnitten ist das Spiel. Ich bedanke mich bei Wolf und Chris, dass wir uns nochmal hier zusammengesetzt haben. Und ich glaube, jetzt sehr, sehr adäquat und ausführlich die E3 besprochen haben. Der Plauschangriff selbst würde normalerweise nach der E3 klassisch in die Sommerpause gehen. Aber da die Leute noch auf den 2. Super Nintendo Cast warten, wird er auf jeden Fall vor der Pause nochmal nachgefügt. Ja, aber Resident Evil auch? Ja, genau, was ist mit dem Resident Evil Podcast, Gregor? Nein. Neu machen? Jetzt zu Diablo 3 wäre das so ganz sinnvoll. Aber erstmal will ich Resident Evil haben, der ist doch schon irgendwie 2 Jahre alt. Lass mal gucken, ihr könntet auch weitermachen. Jetzt hören wir auf damit. Und übrigens, wo ist eigentlich Readme? Ach nee, falsch. Ja, aber wenn du den siehst, sag ihm, wo ist Readme? Wenn ich ihn sehe, dann ich gebe ihm Bescheid. Ich wollte sagen, ich habe für den Resident Evil Cast einen Render-Trailer gemacht und das soll ein Target sein, wie der in 4 Jahren aussehen wird. Ja. Der Resident Evil Cast. Ja, wird er immerhin kommen. Besser als nichts tun, ne? Ja, aber dann danke an euch fürs fleißige Mitquatschen und auch danke an die Zuhörer da draußen. Was ich gerade bitte sehr. Und danke an dich auch, Gregor. Ja, dass du dir vor die allem Zeit an dich, hast. Gregor. Danke, und dass du heute wieder so hier aber auch berückend schön aussiehst. Ja, danke. Berückend schön. Berückend oder perückend? Ne, perückend wäre mal was perückend ganz wäre relativ falsch, glaube ich, in meinem Fall. Was ganz eigentlich? Ja, aber generell die E3, also ich meine, wir werden das jetzt weitermachen. Es reicht. In so einem Blog, es gibt ja auch morgen noch einen Blog, Live-Blog. Finde ich immer gut, ne? Finde ich auch alles gut. Ich, klatsch dir auf den Kopf. Nein, das ist meine Schulter, nicht der Kopf. Also, sieht ähnlich aus, tut mir leid. Das ist kaum Unterschied. Also danke an alle, die fleißig in den letzten 3 Jahren zugehört haben, sind tatsächlich schon 3 Jahre Plauschangriff. Wir finden uns nach dem Super Nintendo Podcast bestimmt fleißig im 4. Jahr wieder, hoffentlich. Slips. Was? Ja, tschüss. Ich krieg keinen guten Klatscher hin, oder? Okay. Soll ich mal klatschen? Ja. Echt jetzt, Junge. Echt jetzt, Junge. Es muss ja auch laut sein und nicht männlich. Ja, aber. Oh, laut ist männlich. Gut, dann mach ich den Renegade und dann geht's los.